Wir sind auf Sendung. Ja, das ist ja super. Danke ans Piratenradio. Hi, hallo hier im Dicken Engel am heutigen wunderschönen Mittwoch, dem 28. Januar 2015. Wir wollen heute reden über ein piratiges Kernthema, Open Educational Resources, OER. Und die Frage ist: Ist das irgendwie nur ein Buch 2.0? Und ich freue mich total drauf, dass wir hier ganz, ganz interessante Gäste haben. Wir haben die Dorothea Münzel vom Cornelsen Verlag, den Daniel Bernsen, der hat ein freies Geschichtsbuch ins Internet gestellt, den Simon Köhl von Serlo, der ist eine Plattform, auf der kostenlos Lernmaterialien verfügbar sind. Und später kommt auch noch der David Klett vom Klett-Cotta-Verlag. Und natürlich die Piraten, die KY, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, und der Wilk Spieker. Ich grüße euch. Hallo, danke für die Einladung. Ja, wunderschönen guten Abend. Hallo. Guten Abend auch von mir. So, das waren der Reihe nach der Simon, der Daniel und die Dorothea, damit wir mal diesen Sprachcheck hier haben für den Podcast. Supi. Wir haben ein Riesenprogramm heute. Wir haben in den Artikel einfach 1000 Fragen reingeschrieben. Und Wilk, wenn du nichts dagegen hast, fangen wir einfach an, dieses Programm abzuarbeiten. Was hältst du davon? Ja, spannend und es werden zwei interessante Stunden werden. Vielleicht sage ich oder begrüße auch mal von Seiten der Bildungskoordinatoren hier die Beteiligten an diesem Mumble. Danke, dass ihr gekommen seid. Ich hoffe, das wird für die Zuhörer interessant. Es ist die dritte Sondermumble-Veranstaltung, wo wir auch ganz explizit Gäste von außen reingeholt haben. Ich wünsche euch viel Spaß. Genau. Ihr hattet jetzt noch gar keine Gelegenheit, euch vorzustellen, aber ich starte einfach mit einer Frage und vielleicht könnt ihr dann in die Diskussion dieser Frage auch einfließen lassen, wer ihr seid und damit auch indirekt andeuten, was euch hierher getrieben hat. Die erste Frage wäre, wie verändert sich denn das Lernen? Kann das überhaupt noch unser Ziel sein, da reines Wissen zu vermitteln? Oder wie ist denn das im Zeitalter einer allverfügbaren Wikipedia? Kann man da Wissen überhaupt noch überprüfen? Ich starte die Frage einfach mal in den Raum, diskutiert. Ich steige mal ein. Also ich habe das Gefühl, dass vor dem Internet die Verfügbarkeit von Wissen vor allem mit den Fragen verbunden war, ob man zu dieser Information kommt und dann, wie ich es quasi schaffe, dorthin zu kommen. Also ist eine Bibliothek für mich erreichbar? Kenne ich jemanden, den ich fragen kann? Kommt es über die Zeitung zu mir? Und ich glaube, dass sich das durch das Internet jetzt mal ganz auf der Metaebene betrachtet dorthin entwickelt hat, dass die Informationen stark auf einen aufdrängen und die Kompetenzen, die man braucht, in die Richtung gehen, herauszufinden, was davon für mich wichtig ist und wen davon ich vielleicht für mich als eine wichtige Person identifiziere. Ja, also es geht nicht mehr darum, generell Informationen verfügbar zu haben, sondern mit der Flut, die auf einen eindringt, umgehen zu können, und das Filtern auch bewerten zu können für sich. Ja, dann Dorothea. Hallo, Dorothea hier von Cornelsen. Ich weiß nicht, ob ich noch ein paar Worte zu mir sagen sollte. Das hatte, glaube ich, der Moderator so vorgesehen. Ich bin bei New Business, beim Cornelsen Verlag im Bereich New Business tätig und kümmere mich dort um die Geschäftsentwicklung. Das heißt also die digitale Produktentwicklung insgesamt. Insofern für mich heute natürlich eine spannende Veranstaltung, hier mal mitzudiskutieren. Auch natürlich mit Leuten, die in unserer täglichen Arbeit auch nicht unbekannt sind. Und jetzt auch mal mit den Piraten in NRW, warum nicht? Zu der Frage, ich glaube, Simon hatte ja schon viele interessante Punkte gesagt. Vielleicht reden wir später auch noch drüber, aber abgesehen davon, dass man jetzt ja zu jeder Zeit an jedem Ort lernen kann, heißt das natürlich vor allem, was bedeutet es für uns im Unterrichtskontext, wo wir ganz viel mit Cornelsen natürlich zu tun haben. Wie verändert sich die Rolle des Lehrers? Wie verändern sich vielleicht auch die Kompetenzen, die ein Lehrer haben muss, auch viel stärker als vielleicht noch vor 20 Jahren, als ich zum Beispiel noch in der Schule war. Und das ist natürlich ein total spannendes Thema auf allen Bereichen, auch für die Politik, denke ich. Und natürlich wir im Verlag haben Lehrer als Kunden, haben Schüler als Kunden und befassen uns damit in unserer konzeptuellen Arbeit tagtäglich. Merkt ihr das schon, dass sich die Anforderungen an Lehrer verändern? Ich antworte mal ganz direkt darauf. Wir haben viele Schulen, die auf einem Niveau ausgestattet sind, was jetzt Technik, Computer etc. angeht, das ich auch noch kenne von vor 20 Jahren. Da kommt man in die Schule rein und denkt, so gut, hat sich eigentlich nicht viel verändert. Und dann gibt es Schulen, die nennen wir so bei uns intern Medienschulen, also die Schulen, die affiner sind, über die man dann auch in den Zeitungen und in den Zeitschriften liest. Und da hat sich natürlich schon ganz viel verändert, ne? Da geht es davon los, dass eine Unterrichtsstunde dort nicht mehr 45 Minuten hat, sondern vielleicht Doppelstunden sind. Da geht es weiter mit anderen schulorganisatorischen Dingen, wie dass man Klassenräume hat, wo man zum Lehrer in einen Klassenraum geht und nicht die Schule, die Schüler in einer Klasse sind und der Lehrer wechselt. Also da passieren ganz viele Dinge auf ganz vielen Ebenen und die beobachten wir jeden Tag und versuchen für den Markt, den es da momentan noch gibt, schon gibt, der halt noch nicht sehr groß ist, gute Produkte zu entwickeln. Ich glaube, Dorothea hat ja auch gerade ganz wichtige Stichworte reingeworfen. Also ich bin Kay, ich mache allerdings schon viel länger als Piraten dieses ganze Thema Lernen im Netz. Und was wirklich das Allerspannendste ist, sind eigentlich die Auswirkungen. Also es geht ja gar nicht mehr darum, nur diese bekannten Methoden und Techniken jetzt mit Computern abzubilden. Das war ja so die erste Idee, dass man eben ein E-Book hat statt ein normales Buch, dass man eben auf das elektronische Whiteboard schreibt statt an die Tafel. Aber es geht ja darum, diese neuen Methoden in ihrer Vielfalt da richtig zu nutzen. Also, dass man zum Beispiel 3D-Sachen hat, die man tatsächlich, also zum Beispiel Moleküle im dreidimensionalen Raum zusammenbauen kann. Aber eben auch totale Veränderungen, weil wir jetzt zum ersten Mal in den Klassenzimmern zum Beispiel direkt auf die Primärquellen zugreifen können. Also bisher war das Schulbuch eben auch der Zugang letztendlich aus dem Klassenzimmer in die mediale Welt. Also zu Fotos, zu Bildern, zu Texten, während wir heute eben im Netz teilweise direkt auf die Primärquellen bis hin zu Livestreams können. Und da ergeben sich eben unglaublich viele Veränderungen, sowohl in der Didaktik als auch in der Zugänglichkeit, als auch bei Lizenzfragen und so weiter. Und ja, ich finde das Thema super spannend. Ja, da würde ich gerne direkt anschließen. Das hat Simon in seinem Eingangsstatement ja auch schon gesagt. Wir haben andere Recherchemöglichkeiten und andere Zugangsmöglichkeiten zu Informationen oder auch zu Quellenmaterialien. Und ich glaube schon, dass sich da, was du gerade gesagt hast, sich so ein Wandel ergeben hat. Wenn wir, sagen wir mal, 20 Jahre zurückdenken, dann haben damals wir im Unterricht gesessen und der Lehrer hat quasi die Materialien ausgewählt und die vom Lehrer ausgewählten Materialien war das, was im Unterricht vorkam. Und heute kann es tatsächlich umgedreht sein, dass die Schüler selber die Materialien, mit denen sie lernen, zusammensuchen, zusammenstellen. Und dazu brauchst du natürlich dann andere Kompetenzen, nämlich die Recherchefähigkeit, das Bewerten von Informationen. Dann ist noch die Frage, welche Funktion hat noch so ein Schulbuch? Vielleicht noch kurz zu meiner Person. Ich bin Lehrer in Koblenz für Französisch und Geschichte. Insofern auch einen sehr starken Fokus eben auf den Bereich Schule, wobei Lernen ja viel, viel größer ist. Und darüber hinaus auch noch Fachberater im ganzen Schulaufsichtsbezirk, speziell für Geschichte. Das heißt, ich berate die Kollegen hier im Hinblick auf den Geschichtsunterricht im Besonderen. Und du hast ein freies Geschichtsbuch entwickelt und ins Internet gestellt. Ja, ich versuche es kurz zu fassen. So ein freies Geschichtsbuch ist es, aber es ist noch kein fertiges Buch. Wir haben auf einer europäischen Ebene versucht, einen Impuls zu setzen, Europa stärker in solche Fächer wie Literatur, Geschichte, Kunst zu bringen, also einen Impuls auf der Ebene der Curriculums, der Lehrplanentwicklung. Und haben dann überlegt, wie können wir das umsetzen. Und die allererste Idee war, wir machen einen europäischen Wettbewerb, sammeln dann Beiträge von Schülern, die besten Beiträge kommen dann in ein Printbuch, dann wird das einmal in einer Tausender Auflage gedruckt und verteilt und das war's. Und von da aus sind wir dann aber weitergegangen und haben dann die Idee entwickelt, ein Schulbuch als Wiki zu gestalten, auch mit der Software der Wikimedia, so dass es relativ bekannt ist und das dann quasi als interaktives Schulbuch zu begreifen. Das heißt, einen anderen Zugang zur Geschichte, Kunst, Kultur Europas zu ermöglichen, indem Schüler selber recherchieren, kurze Beiträge verfassen, das können Videos sein, das können kurze Essays sein, die von der Redaktion gegengelesen werden und dann eben ins Wiki eingestellt werden. Vorteil ist, die vorhandenen Beiträge können von anderen Schülern wie in einem Schulbuch benutzt werden. Sie können aber weiterentwickelt werden und sie können ja eben auch selbst recherchieren, selbst Sachen erstellen und immer dazu beitragen, dass das weiter wächst. Warum nicht in der Wikipedia selber? Weil der Fokus eben speziell auf die Fächer und auf einen europäischen Zugriff drin ist, den man so in einem anderen Wiki noch nicht hat. Hast du das schon mal im Unterricht mit deinen Schülern eingesetzt? Ja, das habe bisher auch fast nur ich im Unterricht eingesetzt. Das sage ich dann auch gleich vorneweg. Das ist seit 4 Jahren, 5 Jahren gibt's das. Und es ist in der Rezeption weitgehend gefloppt. Wir haben kaum Lehrer gefunden, die da mitgearbeitet haben. Wäre vielleicht eine spannende Frage, warum. Ich habe es mit Oberstufenschülern gemacht, was vergleichsweise anspruchsvoll ist und im Hinblick auf die, sagen wir mal, Universität schon Gruppe deutsches wissenschaftliches Arbeiten beinhaltet. Und das waren mit die besten Unterrichtsreihen, die in der Oberstufe aus meiner Sicht und auch die Rückmeldung der Schüler waren sehr gut gelaufen sind. Simon, wie kommt denn Serlo an? Also wie viele Leute setzen das ein? Ihr fangt hier mit Mathematik an und vielleicht noch nicht so, auch noch nicht so richtig fertig, aber habt ihr da Feedback von Lehrern? Ja, ich erzähle mal ganz kurz, was Serlo ist. Also Serlo ist eine kostenlose Lernseite für Schüler, bei der alle mitmachen kann. Wir wollen quasi ähnlich wie das Beispiel mit dem Geschichtsbuch gerade in Wikipedia zum Lernen erstellen. Und da sind momentan 200.000 Schüler im Monat, die unseren Mathematik-Prototyp benutzen. Wir haben mit dem Fach Mathematik angefangen. Es gibt Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen, Artikel, die mit viel Visualisierung, einfacher Sprache, mathematische Methoden und Begriffe erklären, Lernvideos, Kurse, die Dinge Schritt für Schritt erklären. Und was jetzt ein bisschen auch schon bei den Beiträgen gerade rausgekommen ist, für uns besteht der Mehrwert weniger in dem Digitalen, das ermöglicht gegenüber dem Buch vielleicht noch die Multimedialität, das Video, aber vor allem in dem Online. Online. Hilft mit, dass tatsächlich Partizipation passieren kann. Schüler können an den Inhalten draußen bei dem Wiki diskutieren und sehen ihre Beiträge. Ich kann nachverfolgen, wie die Entstehungsgeschichte von einem Inhalt ist. Und ich kann quasi über das eine Medium, was ich vielleicht lokal auf meinem Computer hinaus habe, interdisziplinär verlinken zwischen unterschiedlichen Wikis, zwischen unterschiedlichen Fächern auf Serlo. Was den Gedanke des Mitmachens betrifft, sind wir gerade noch in so einer Prototypphase. Also das ist sehr voraussetzungsreich, soweit wir das momentan wissen. Man braucht Kommunikation über das Projekt. Man muss glaubhaft vermitteln können, dass man kostenlos, werbefrei ist, freie Lizenzen benutzt, demokratisch organisiert ist, damit Leute das Vertrauen fassen, ihre Zeit zu investieren. Man braucht eine gute Usability bei den Werkzeugen, Richtlinien, nach welchen didaktischen quasi Ideen, die Inhalte erstellt werden sollen, Hilfeseiten, um die Funktionalität zu erklären. Community braucht soziale Bindung. Menschen quasi, die auch offline miteinander kommunizieren, um das irgendwie persönlich zu machen. Also ich glaub daran, dass es möglich ist, aber soweit wir es jetzt gerade wissen und erfahren, ist es auch sehr aufwendig und voraussetzungsreich, diese Partizipation wirklich hinzubekommen. Dorther, ist das Konkurrenz für euch von den Verlagen oder seht ihr da eine gewinnbringende Möglichkeit, euch da einzubringen, vielleicht auch mit etwas, was jetzt Community-driven ein bisschen schwierig ist, vielleicht mit einer starken Vorlage oder so? Also das Thema OER jetzt im Ganzen nochmal zu betrachten, würde, glaube ich, jetzt heute Abend den Rahmen sprengen. Da könnte man natürlich auch nochmal ein paar Stunden drüber diskutieren. Insgesamt ist es ja so bei dem Thema OER, dass wir als Schulbuchverlage unser Geschäft deswegen so machen, weil die meisten Leute eine bequeme Übersetzung der Lehrpläne in irgendeinen roten Faden für ihren Unterricht brauchen und, glaube ich, sehr froh sind, dass sie ein bereits fertiges Schulbuch haben. Also das auch nochmal anknüpfend an dieses Thema Partizipation. Wir haben ja seit März letzten Jahres eine Plattform mit digitalen Schulbüchern online namens Skook hier im Cornelsen Verlag, wo auch Partnermaterialien von anderen Verlagen draufkommen werden und sollen. Und damit haben wir erstmal einen ganz einfachen Schritt für die Leute, die sich vielleicht noch nicht so im rein digitalen und Online-Bereich auskennen oder wo auch dieses Stichwort Vertrauen vielleicht noch eine Rolle spielt, geschaffen, wo wir unsere Schulbücher, die zugelassen sind, die jeder kennt, wo jeder Lehrer seit Jahren weiß, da ist die Qualitätssicherung erfolgt etc., die dann digital im Unterricht einsetzen kann. Das ist jetzt mal so ein erster Schritt für uns, weil wir auch dem Lehrer in den jetzigen Rahmenbedingungen, die die an den Schulen haben, irgendwie helfen müssen, dass sie halt auch Unterricht mit den Mitteln machen können, die sie da haben, wo halt nicht alle Tablet-PCs haben, wo es irgendwie nicht überall die Steve Jobs-Schools gibt, sondern halt die normal ausgestatteten Schulen. Insofern würde ich mal sagen, wir gucken uns gerade die Entwicklung sehr interessiert an. Mit Serlo sind wir, glaube ich, auch schon konkret in Gesprächen und sind da in freundlichem Austausch, so würde ich es jetzt mal beurteilen. Also in dem Kontext ist auch ganz spannend, ich hatte letzte Woche von einem der kleineren Bildungsverlage zum Beispiel auch das Angebot gekriegt, dass man jetzt aus deren Angebot, also es ist Erwachsenenbildung, eigene Bücher zusammenmixen kann. Also das heißt, die haben wohl ihre, ich habe mir das noch nicht im Detail angeschaut, aber die Beschreibung nach ist es so, dass sie wohl ihre Inhalte zur freien Kombination für eben kleinere Printauflagen jetzt zur Verfügung stellen. Allerdings ist es wohl noch nicht möglich, von außen weitere, also zum Beispiel OER-Materialien mit reinzumixen. Aber ich finde es schon eine sehr spannende Entwicklung, weil da eben auch wieder ein Verlag eben darauf reagiert, dass sich da im Moment also so eine Bewegung hin gibt, auch dass das Lernen individualisierter wird und dass die Lehrer eben bisher zwar kopieren, aber dass diese Idee eben mit dem Schulbuch immer noch nicht so wirklich in den Klassenräumen abgebildet ist, weil das Schulbuch ja doch noch eben eine feste Form hat, während die Lehrer mit Kopieren, die nicht immer ganz den Lizenzanforderungen der Verlage entsprechen, das eigentlich ja schon sehr lange auch analog unterlaufen. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, das, was Dorothea gesagt hat. Die Verlage wollen ja ihre Materialien, ihre Bücher auch verkaufen. Und dann schränkt quasi die Innovationsmöglichkeiten, so zumindest wie ich das sehe, auch ein. Also wenn man sich das Projekt anguckt, was wir gemacht haben auf europäischer Ebene, dann sind das Versuche, Dinge anders zu machen. Wir haben es ja versucht, doppelt anders zu machen, einmal im Bereich des Lehrplans, da Anstöße für Veränderungen zu geben und dann aber auch methodisch im Unterricht mit dem Wiki zu arbeiten, projektbasiert zu arbeiten. Das ist eine ganze Menge an Innovation, aber die kann aus meiner Sicht kaum aus den Verlagen kommen, weil das sieht man an dem Projekt, das ist dann quasi nicht mehrheitsfähig und hat dann keinen Absatz. Da ist, glaube ich, ein Kernding, wo man nochmal schauen muss, wo kommen wirklich Innovationen her und wo sind dann die Möglichkeiten, in Verlagen nachzuziehen. Das, was du gerade gesagt hast, ist ja schon ein wichtiger Punkt, dass man sieht, dass eine Remix-Kultur ermöglicht wird und dass die Verlage auch darauf reagieren, mit verschiedenen Angeboten, dass sich die Lehrkräfte dann schon wieder ihre Materialien leichter digital selbst zusammenstellen können, was sie ja eigentlich aus dem analogen Bereich mit Kopierer, Schere und Papier schon kennen. Also ich glaube, dass das eine schließt das andere ja vielleicht auch gar nicht aus. Es gibt ja jetzt nicht den einen Lehrertyp und ich bin ja auch sozusagen immer im digitalen Bereich in einem Printverlag tätig gewesen und kenne irgendwie, glaube ich, auch beide Seiten ganz gut, also diesen innovativen Teil und das klassische Kerngeschäft von unserem täglich Brot, den Büchern. Und es gibt einfach Lehrer, die sind sehr, sehr froh, wenn sie wissen, da ist ein Buch, was ihnen durch diesen Schultag, durch dieses Schuljahr hilft, wenn sie auch wissen, ihre Kollegen haben das Gleiche vor der Nase, man kann sich austauschen, man weiß vielleicht schon, dass der nächste Band wird genauso sein oder wird irgendwie die gleichen Charaktere enthalten der Geschichte, die wir da erzählen, wie der Band davor etc. Also ich glaube, es gibt ja auch sehr viel Sicherheit, dem Lehrer einen Leitfaden zu haben. Und dann gibt es aber die Leute, die innovativer sind, die Spaß an der Technik haben, die einfach dem das nicht mehr genug ist. Und genau, da haben wir zum einen diese Plattform Skook, die dann immerhin diese zugelassenen Medien noch abbildet, was in vielen Bundesländern halt auch noch wichtig ist, wo wir auch selber natürlich unsere eigenen Grenzen haben, was das Thema 1:1 Abbildung des Schulbuches angeht. Und dann haben wir die innovativeren Ideen, die wir dann halt außerhalb dieses klassischen Schulbuchs umsetzen müssen und wo auch viele andere unterwegs sind. Ich würde da mal kurz zwischengrätschen wollen und mal ein kleines Stück zurückgehen. Ich habe mir überlegt, welche Rolle aus meinem bildungspolitischen Aspekt ich heute hier vertrete. Und ich bin seit vielen, vielen Jahren in Klassenpflegschaften und Schulpflegschaften und Schulkonferenzen unterwegs. Das liegt daran, dass meine Kinder alle im Abstand immer von 7 Jahren gekommen sind und ich mittlerweile halt eben schon so einiges durch habe. Und ich mich aber immer sehr engagiert habe und auch immer in den Schulprogrammen mitgearbeitet habe. Was ich dort erlebe an Infrastruktur, an Schulprogrammen, an der Vorgabe von Medienkompetenz, das ist relativ schlecht, beziehungsweise bietet eigentlich nicht die Möglichkeit, dass neue, interessante Strukturen eingeführt werden können. Eben wurde gesagt von der Kay, Whiteboards. Ich kann nicht eine Geschichte erzählen, die ich hier vielleicht kurz bringe. Die Whiteboards, ich hatte einen Bekannten, der hat relativ viel Geld aus der Apotheke und der hat das vor 22 Jahren, war der ganz stolz und sagte, ich habe das gesehen auf der Didakta und ich habe mit dem Lieferanten oder dem Importeur gesprochen und ich kann mir vorstellen, dass diese Whiteboards in Grundschulen und weiterführenden Schulen in wenigen Jahren Standard sind. Dann sage ich, jo, das wäre eine tolle Sache, wie schon nach 22 Jahre her. Ehrlich, ich habe also bisher in den Schulen, in denen ich tätig war, kein Whiteboard gesehen und das ist 22 Jahre her. Und da frage ich mich, wie lange wird die Entwicklung dauern? Wie können wir die Medienkompetenzentwicklung voranbringen? Wie können wir Lehrer ausbilden, dass sie überhaupt die Kompetenz haben, damit umzugehen? Wie können wir unsere Schülerinnen und Schüler in der Kompetenz weiterentwickeln, die Dinge nicht nur zu nutzen, sondern auch zu verstehen, was man dort macht? Der letzte Punkt, den du gesagt hast, Rick, den finde ich zentral, das Verstehen. Die Debatte, der andere Teil der Debatte, wenn du sagst, die interaktiven Whiteboards, mein Eindruck ist, dass sehr oft, sehr stark auf technische Geräte die Debatte gelenkt wird. Und das ist eigentlich das Falsche, weil die ändern sich. Und die ändern sich sehr, sehr schnell. Und Lernen müsste eigentlich viel stärker von der Didaktik, Methodik her gedacht werden und dann auch von den Inhalten. Das heißt, was brauche ich heute, was wir vor 20 oder 40 Jahren vielleicht nicht gebraucht haben? Und da sind wir genau bei dem Punkt, wie die digitale Technik funktioniert. Und das ist wahrscheinlich in den Schulen, in den Lehrplänen noch nicht so angekommen. Ob da jetzt Whiteboards stehen oder nicht, ist, glaube ich, absolut nebensächlich. Ich glaube tatsächlich, dass das auch der Knackpunkt ist, wo wir vielleicht auch die Rolle, die Verlage übernehmen, vielleicht auch in ihrer Veränderung einfach sehen müssen. Also bisher war der Verlag eben auch letztendlich die Zugangsstelle, wie gesagt, zu den Primär- oder Sekundärquellen. Die Frage geht natürlich auch gerade jetzt an Dorothea, aber vielleicht sollten wir mehr Verlage unter dem Aspekt eben von Didaktisierungsexperten sehen, sodass das also eher diese Dienstleistung auch ist, die eben inzwischen interessanter wird. Und da sind wir dann natürlich auch bei Geschäftsmodellen zu OER. Ja, also ist ja in gewisser Weise ein Henne-Ei-Problem, über das wir gerade reden. Also wo die Verlage noch keinen breiten Nutzen sehen, ne, weil irgendwie in den Schulen vielleicht noch nicht überall Internet da ist, vielleicht weil da irgendwie die Lehrerausbildung noch nicht so geklappt hat, dass die Whiteboards, die es gibt, benutzt werden oder gar keine Whiteboards erst da stehen. Da kann ja sozusagen ein Verlag jetzt auch erstmal nicht viel machen und in der Tat, für uns ist das Medium eigentlich erstmal egal. Unser Job ist diese Übersetzung des Curriculums in irgendeine Art von Lehrgang, den der Lehrer dann benutzen kann und von dem die Schüler hoffentlich dann auch mal was haben und das ist so ein bisschen das, wie wir es sehen. Und natürlich freuen wir uns auch gerade jetzt, ich in meiner Rolle als Geschäftsentwicklerin, wenn es andere Ideen gibt, aber wir müssen die natürlich prüfen auf den didaktischen Einsatz und die Tauglichkeit und natürlich auch die Richtlinien von Lehrplänen und was Lehrer noch alles beachten müssen in ihrem Job. Ich frage mich dabei ein bisschen, also ich finde, dass quasi die Verlage gar nicht die Institutionen sind, die jetzt OER oder der Innovation groß im Weg stehen. Dorothea, du hast ja auch gerade selber gesagt, dass es quasi so eine Art Exekutive ist. Es gibt die Vorgaben für Kompetenzen, für Lernziele und ihr seid diejenigen, die das gut didaktisch umsetzen. Aber ich frage mich schon, wenn man mal davon ausgeht, dass die Digitalisierung in der Schule in den nächsten Jahren große Fortschritte machen wird, ob es dann wirklich noch Verlagsinhalte sind, die sich am Ende durchsetzen. Wenn man ein bisschen in die USA guckt, was ja bei digitalen Themen oft, ob man möchte oder nicht, so ein Zukunftsbarometer ist, dann sieht man dort halt Angebote wie die Khan Academy, wo ich mir nicht vorstellen kann, wie deutsche Verlage es noch schaffen sollen, an den Innovationsgrad von Inhalten, teilweise auch aus didaktischen Gesichtspunkten, aber vor allem technologisch und an das, was einige hippe Startups hier auf die Beine stellen, was Google Education, Google Classroom auf die Beine stellt, also wie Verlage dann noch tatsächlich in den Schulen sein sollen, wenn sie das nicht politisch durchsetzen. Ich finde aber genau das ist doch eigentlich eine spannende Frage und Herausforderung. Also wenn das passiert, was du gerade geschildert hast, Simon, und wir sehen Ansätze davon, ja, wie zum Beispiel mit dem freien Biobuch, dann sind die Verlage herausgefordert, besser zu sein, weil die Auswahl treffen immer noch die Lehrer in den Schulen. Und wenn dann mehrere Produkte auf dem Markt sind, dann können die Verlage ihr Angebote machen. Und wenn die Verlage gut sind, so wie Dorothea das eben geschildert hat, Leitfäden für den Unterricht, die dem Lehrer so viel Entlastung bringen, dass er gut damit arbeiten kann, dann werden die auch in den Schulen bleiben. Wenn sie verlieren gegenüber anderen, dann haben sie, sagen wir, Innovationszug verloren, aber es ist ja eigentlich ein freier Wettbewerb, der hier läuft. Ja, genau, das sehe ich auch so, was ich nur gerade... Bist du von der Sprechtaste gerutscht? Simon? Bist du noch da? Und auf der anderen Seite kommen halt die Simon, Systeme... Du warst zwischendurch eine ganze Zeit weg, also wir haben nur den Anfang deines ersten Satzes gehört. Könnt ihr mich jetzt wieder hören? Jetzt bist du wieder gut zu hören. Okay. Ich hatte zugestimmt generell, bin aber der Meinung, dass die Verlage eben die Entwicklung momentan schon verpennen, weil die digitalen Innovationen von Startups und von großen IT-Giganten aus den USA kommen und ich überzeugt bin, dass Serlo und andere es schaffen werden, wirklich gute, aktuelle, kreative, spannende digitale Inhalte einfach kostenlos ins Internet zu stellen, dass gute Lernmaterialien, die auch schlüssig Geschichten erzählen, konsistent sind, in Zukunft nicht viel kosten werden. Was vielleicht teuer ist, sind dann aufwendige Produktionen, die dort oben drauf setzen. Aber auch da sehe ich momentan leider keine Initiativen von den Verlagen, zum Beispiel sehr aufwendige Lernvideos zu produzieren oder Dinge, die eine Community, die 20 engagierte Lehrer in einem Sprachraum nicht auch machen können. Ja gut, dann sind wir natürlich bei den Sachen, die wir eigentlich erst auch später noch diskutieren wollen, nämlich diesen Mehrwert, der sich eben gerade auch bei den großen Playern ergibt. Das heißt, die Daten, die gerade bei Digitalmediennutzung anfallen, Services, die drumherum aufgebaut werden können, also im Grunde analog zu zum Beispiel diesen Tracking-Geschichten bei der Krankenkartenkasse, Sportgeschichten, Selbstüberprüfung, können wir das natürlich auch beim Lernen machen. Also mit Algorithmen, Leistungen festhalten, überprüfen, wer hat was wann gelesen, wie schnell, wie effektiv, Zeugnisnoten können wir zum Beispiel dann statt durch Ziffernoten durch letztendlich Leistungsalgorithmen ersetzen. Da ergeben sich durchaus Möglichkeiten, die wir eben auch unter diesem Aspekt von, wie wollen wir lernen, was ist unsere Vorstellung von Lernen und auch, wie wollen wir als Gesellschaft mit Lernen und Lernprozessen in Zukunft umgehen. Denn wir reden sehr oft über Fehlerkultur. Wir haben eine ganz erbärmliche Fehlerkultur. Wir haben eine absolute Leistungskultur und ich fürchte, dass das eben bei diesen Daten, die rund ums elektronisch unterstützte Lernen anfallen, eher schlimmer wird. Das heißt also, entweder würde ich das gerne jetzt oder wie gesagt an einem späteren Punkt, das kann Monopol gerne moderieren, auch noch mit euch besprechen. Das war jetzt eine relativ gewaltsame Überleitung, aber vielleicht sehr interessant, weil das, was du gerade an die Wand gemalt hast, Kate, das ist ja regelrecht erschreckend. Also wir erleben das, dass bei den Krankenkassen jetzt Versuche gemacht werden, wenn du so ein Bändchen um den Arm bindest, der da dein Leben mitverfolgt und alle möglichen Daten aufschreibt, dann kannst du dir einen Rabatt bei der Krankenkasse verschaffen. Die Versicherungen in den Autos machen das auch. Also ich erinnere mich aus meiner Jugend, ich bin ja nur auch schon etwas älter, an ein sehr freies, selbstverantwortliches Lernen. Das hört sich irgendwie für mich überhaupt nicht erfreulich an, was du da an die Wand gemalt hast. Und in der Vorbesprechung hat mich, das muss ich ehrlich sagen, auch sehr erschreckt. Wie sehen denn das unsere Gäste? Also ich glaube, aus der Schulpraxis aktuell gesprochen, sind das noch Zukunftsvisionen, wo sich kaum jemand Gedanken drüber macht. Also geschweige von den Möglichkeiten. Der nächste Schritt ist dann eben, einen Schutz der Daten zu gewährleisten. Und das ist also von dem, was in der Schule im Moment läuft, ganz, ganz, ganz weit entfernt. Aber also wichtig ist von Anfang an, den Schutz mitzudenken, ne? Dass das nicht einfach gesetzt wird und gemacht wird. Nicht alles, was möglich ist, ist sinnvoll. Das kann man. Also es deckt sich auch mit meiner Erfahrung, dass es bisher überhaupt nicht auf dem Radar ist und gleichzeitig aber einfach schon Fakt ist. Also wenn wir zu den großen MOOCs gucken, Stanford und Co. Bieten zum Beispiel inzwischen Übersichtsseiten von abgeschlossenen Kursen an, wo dann eben auch zum Beispiel für Zeugnisse drauf verlinkt werden kann, wo dann teilweise auch schon diese Leistungsalgorithmen drin sind. Stanford hat sowieso sehr interessante Ideen, wie man auch verifizieren kann, dass die Person, die die Prüfung macht, auch tatsächlich die Person ist, die sich da akkreditiert hat. Ich finde diese Debatte nicht nur im Online-Uni-Bereich sehr spannend. Also der, ach, jetzt stehe ich wieder auf dem Schlauch, wie er heißt, von der Fernuni Hagen, der Markus Daimann, hat das auch bei der OER-Konferenz mit dem Begriff des digitalen Panoptikums umrissen. Wir müssen das auch in den Schulen diskutieren. Also nicht nur unter diesem Datenschutzaspekt, der immer kommt, von wegen, ja, dann kommt das auf US-Server. Das Problem ist nicht der US-Server. Das Problem hätten wir auch bei dem Server, der, sagen wir mal, bei Cornelsen steht. Das Problem ist letztendlich ein bildungspolitisches, nämlich wollen wir das? Und wenn nein, wie können wir es verhindern, dass diese Entwicklung einfach durch die Hintertür als Fakt eines Tages da ist? Ich glaube, dass wir uns in der Digitalisierung nicht mehr entziehen können, auch, also ich habe da auch selber persönlich ein bisschen meine Meinung in den letzten Jahren gewandelt, von kompletter Eigenverantwortung, kompletter eigene Kontrolle darüber, wann man was lernt, hin zu, wenn Systeme erfassen, wer was wann und wie erfolgreich lernt, gibt es Anwendungen, wo automatische Empfehlungen, Lernstandserhebungen, automatisches Matching von Lerngruppen sinnvoll sind. Bei Dingen, wo es vielleicht nicht um zum Beispiel politische Einstellungen geht, wo es nicht um das Wirtschaftssystem geht, um Dinge, die so gesellschaftlich relevant sind, sondern vielleicht um Vokabellernen, um das simple Erlernen von einer mathematischen Methode. Ich glaube, dass da Algorithmen helfen können, Bildung auch rein aus dem Effizienzaspekt heraus zu verbessern an diesen Stellen, auch wenn ich finde, dass Effizienz an sich nicht das zentrale Ziel von Bildung sein sollte. Und dann kommt man dorthin, gut, wenn man solche mächtigen Dinge über junge Menschen weiß als System, wer kontrolliert denn diese Daten und wer garantiert, zu welchen Zwecken die womöglich eingesetzt werden. Und hier mache ich mir Sorgen, sowohl wenn das große US-Konzerne sind, als auch, ehrlich gesagt, auch wenn das irgendein zentraler Bildungsserver von dem Bayerischen Bildungsministerium ist, der also sehr viele Daten über seine jungen Bürger mitliest, wann die wo, wie erfolgreich lernen und das womöglich irgendwie steuern kann. Hier finde ich es wichtig, unabhängige, demokratische Organisationen zu haben, die super transparent arbeiten, wo jeder auf Mitgliederversammlungen quasi die Politik mitbestimmen kann. Ich frage mal direkt zurück und zwar speziell dich, Simon, weil ihr betreibt ja so eine Plattform schon. Muss ich mir oder kann, nee, ich will das gar nicht jetzt negativ konnotieren, aber kann ich mir das so vorstellen, wie den Leuten, die das auch nicht verstanden haben, hat folgender Artikel geholfen? So ähnlich wie bei Amazon, die das angeguckt haben, haben danach das angeguckt und dann auch gekauft? Also momentan nicht. Das zu machen ist auch ziemlich aufwendig und wir sind ja eine kleine gemeinnützige Organisation, die weitestgehend ehrenamtlich und auf Spendenbasis arbeitet und so eine Technologie nicht zur Verfügung hat. Die größte freie Lernseite, die Khan Academy, die arbeitet aber mit einem sehr mächtigen Learning Analytics System, in dem man sich komplett durchbewegen kann, indem man einfach immer nur weiterklickt und die nächste individualisierte, perfekte, für sich geeignete Aufgabe und quasi Video bekommt. Ich glaube, dass man dass das System immer funktionieren sollte ohne diese Methoden. Man sollte immer die Möglichkeit haben, sich ohne Login anonym gut damit lernen zu können. Und dann, wenn man möchte, sehr transparent womöglich Empfehlungen ausgesprochen zu bekommen. Also man definiert selber das Lernziel, ich möchte die Kurvendiskussion beherrschen und kann dann, wenn man möchte, sich einen Weg vorschlagen lassen, wie man am besten dorthin kommt, aus der Erfahrung des Systems, wie das allgemein geht, aber auch aus dem, was das System vielleicht über die individuellen Vorlieben, also ob jemand eher mit Video oder eher mit eigenem Text quasi lernen möchte zum Beispiel, dass so dieser Weg vorgeschlagen wird. Aber immer, also die Algorithmen müssen Open Source sein, man muss immer die Möglichkeit haben, auszusteigen und sich eigenständig durch das System zu bewegen und es sollte immer transparent sein. Also es sollte immer ein ergänzender Vorschlag sein und nicht so das Einzige, was jetzt als nächster Inhalt angezeigt wird. Ich möchte vielleicht zu dem Thema ein bisschen wieder zurückgehen, zu den Eltern, die ich so vertrete und wo wir das auch thematisiert haben. Also eher so bis Klasse 9, Klasse 10. Was ihr jetzt gerade angesprochen habt, ist ja dann auch eher der Oberstufenbereich. Da war das Interesse des Medienbruchs da. Das heißt, Die Frage ist, die Kinder und Jugendlichen tragen ihre, ja, ich sag mal, Schultasche teilweise mit 10 Kilo Büchern. Kann man das verschlanken? Das heißt, bei den meisten Eltern ist nur die Frage, ja, wäre ein Tablet interessant, das Buch dann dementsprechend oder zwei, drei Bücher als PDF zu haben. Das heißt, es wird im Prinzip bei den Eltern gerade heftig diskutiert, ob man diesen klassischen, sage ich mal, Printweg verlässt, aber nicht didaktisch überarbeitet, sondern einfach nur den Wechsel von einem Buch hin zu dem gleichen Buch, nur halt in Form eines Readers. Das ist, glaube ich, schon bei den meisten Eltern, mittleren oder auch höheren Bildungsstandard, die denken, das ist im Prinzip die Digitalisierung. Und da habe ich ein großes Problem, weil wenn wir da mehr machen, beziehungsweise wenn man in den Schulprogrammen versucht, Digitalisierung und Medienkompetenz weiter reinzubringen, dann blocken die. Das heißt, ich glaube, da ist das Schulbuch am Anfang noch ganz wichtig. Ich übrigens betrachte das Schulbuch als Teil der grundlegenden Kulturtechnik, zu lernen, mit Texten zu arbeiten, als unerlässlich. Das heißt also, ich finde es wichtig, dass mit einem Buch gearbeitet wird und auch dort geschrieben wird und drin angezeichnet wird oder halt eben markiert wird, um halt mit diesem Buch arbeiten zu können. Aber diese bloße Umsetzung, dieser Medienbruch in eine rein digitale Form, das kommt bei den Eltern im Moment noch an. Das verstehen sie, ja, dann schleppen die Kinder nicht so viele Bücher mit sich rum oder können andere Bücher mitnehmen. Alles andere ist Zukunftsmusik und lässt sich den Eltern schwer vermitteln. Ich glaube, das gilt nicht nur für die Eltern, sondern das gilt auch für die Lehrkräfte in den Schulen, zumindest in den Mehrheiten. Das ist das, was sie, wo sie mitgehen, weil das nicht so große Veränderungen mit sich bringt. Das ist auch das, was im Prinzip schon da ist, wenn es noch nicht so weit eingesetzt wird in den Schulen. Aber eigentlich bietet das Digitale ja wesentlich viel mehr Möglichkeiten, als einen Reader zu machen. Ich würde dir zustimmen, Wilk, in dem Bereich zu sagen, wir brauchen einen Leitfaden, der quasi den Lehrplan umsetzt und eine Handreichung gibt, wie man den halt im Unterricht eben dann in der richtigen Reihenfolge, in der sinnvollen, didaktisierten Reihenfolge mit guten Materialien machen kann. Ich nehme mal was auf, was ich gerade auf Twitter gelesen habe. Wenn wir in Fremdsprachenunterricht gehen, brauche ich dann heute noch ein Kapitel über Paris oder über London, wenn ich eigentlich direkt nach London gehen kann, digital, mit nur Street View durch die Straßen gehen kann oder vielleicht noch besser mit einer Klasse in Paris oder mit London gemeinsam arbeiten kann, mich austauschen kann und so direkter das Lernen, als das über ein Buch in irgendeiner Form vermittelt zu bekommen. Ja, das ist ja das Stichwort, was ich so als Entgrenzung des Klassenzimmers, also des Lernraums gerne beschreibe. Und da ist ja noch sehr große Angst und Zurückhaltung, zum Beispiel Projekte mit anderen Schulen in ganz Europa zu machen. Also es gab schon in den 90ern zum Beispiel von den UNESCO-Projektschulen das Donau-Anrainerstadten Projekt. Die haben einfach Wasserproben genommen und haben dann gemeinsam da eben die verschiedenen Wasserqualitäten in eine große Datenbank eingetragen und haben das eben dann so europaweit dann untereinander ausgetauscht. Das war damals relativ, also für uns heute relativ einfach. Damals war das halt so ganz total aufregend, dass man das schon machen kann. Aber genau sowas kann eben auch gerade auch im europäischen oder generell im internationalen Umfeld eine ganz andere Weltsicht und auch vor allem auch eine ganz andere Zusammenarbeit von Lehrern aus verschiedenen Ländern und Kulturkreisen zur Folge haben. Also das sind Sachen, das geht eben weit drüber raus, dass eben das passiert, was Wilk eben beschrieben hat, dass die Eltern glauben, ja, jetzt haben wir halt statt dem Papierbuch das Elektronische und sonst ändert sich nichts. Lass uns mal auf den anderen Aspekt noch kurz eingehen, den der Wilk eben genannt hat. Grundlegende Kulturtechnik, Lesen und Schreiben. Meine Frau arbeitet in der Kernzeitbetreuung für Grundschüler und da ist es im Moment gerade so, dass die möglicherweise mit geringerer Priorität die Schreibschrift erlernen, sondern Druckschrift. Und der Wilk hat erzählt, es gäbe schon Schulen, in denen würde man davon ganz abrücken, weil aus der Wirtschaft der Wunsch kommt, die Kinder mögen doch bitte Druckschrift lernen, zum Beispiel damit sie besser Überweisungen ausfüllen können. Geht uns da nicht auch was verloren? Gibt's künftig keine Liebesbriefe mehr, sondern die sind dann in Druckschrift? Also ich erläutere das vielleicht nochmal kurz. Ja, bitte. Also wir haben ja die Diskussion vor einigen Tagen gehabt, dass in Finnland die Schreibschrift hingewandt wird zur Grundschrift. Die Grundschrift ist dort halt eben die Druckbuchstaben, die halt eben so im normalen Schreiben keine Verbindung haben. Aber wenn man halt eben schneller schreibt, haben auch Druckbuchstaben dann irgendwo eine Verbindung zueinander. Hintergrund ist, dass man ein bisschen mehr Zeit aus dieser Schreibschriftlernen herausfiltern will, um den Kindern den Umgang mit einer Tastatur näher zu bringen. Da sind die Finnen halt mal wieder etwas fortschrittlicher als wir. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Das muss man jetzt diskutieren. Ich glaube, bei uns kann man das nicht umsetzen. Die meisten Eltern wollen, dass ihre Kinder eine Schreibschrift lernen. Und die Grundschrift reicht ihnen nicht aus. Hintergrund vielleicht, was wir auch noch bis jetzt gar nicht thematisiert haben, dass die Anforderungen der Wirtschaft, denn irgendwann wollen die Kinder ja auch mal fertig sein, eine Ausbildung machen und in Geld verdienen. Diese Anforderungen, und da haben wir natürlich auch die Digitalisierung viel weiter vorangeschritten als an der Schule, die Wirtschaft klagt darüber, dass die Skills, also die Fähigkeiten, die Kinder heutzutage haben, nicht mehr ausreichend sind, in verschiedenen Ausbildungsberufen tätig zu sein. Das heißt also, die Firmen haben große Probleme, müssen ihr Programm, ihr Lernprogramm, ihr Schulungsprogramm schon auf die, sage ich mal, relativ unfertigen Schüler umändern, damit diese dann halt eben innerhalb dieses digitalisierten Unternehmens mitarbeiten können. Und da ist halt die Frage, da entwickelt sich Wirtschaft in eine ganz andere Richtung und Schule bleibt im Moment natürlich auf diesen alten klassischen Skills hängen, die auch sicherlich sinnvoll sind, wie gesagt, schreiben, lesen lernen am Buch, keine Frage. Aber die Frage ist, wie entwickeln wir die Kinder hin, dass sie in diesen Unternehmen und in der vierten industriellen Revolution noch mithalten können? Das sind jetzt ganz schön viele Dinge auf einmal. Ganz schön, ja, ich weiß, ich habe das. Ganz schön wild auch durcheinander. Ich versuche mal zwei, drei Dinge nochmal aufzugreifen. Zum einen, ich glaube, wenn ihr schaut, dann ist selten so viel gelesen und geschrieben worden wie heute. Ja, also wenn ihr mal zurückdenkt, so 20 Jahre, 30 Jahre, je nachdem wie alt ihr seid, wir haben bei weitem nicht so viel geschrieben und die wenigen Liebesbriefe, die wir geschrieben haben, naja, also ne, wie heute kommuniziert wird, ist sehr stark eine schriftliche, aber eine abgekürzte, kurze schriftliche Kommunikation und das betrifft die Jugendlichen sehr, sehr stark. Das ist das eine. Das heißt also, diese Grundfertigkeiten sind ja auch nicht in Frage zu stellen. Wenn man sich jetzt anschaut, was die Kinder in der Schule lernen an Schrift, und wir denken nochmal zurück, was wir für Schönschreibübungen machen mussten, und ich schaue mir an, was für eine Handschrift da bei mir rausgekommen ist, dann ist das eine sehr individuelle, wenn ich meine Schüler frage, manchmal sehr schwer lesbare Handschrift. Und ich glaube, dass man da tatsächlich abspecken kann, ohne dass die Kinder was verlieren, indem sie dann von einer einfachen Grundschrift aus ihre eigenen Handschriften entwickeln, ohne dass das zu großen kulturellen Verlusten führt. Ich glaube, es kommt auch immer darauf an, unter welchem Aspekt das Ganze diskutiert wird. Also wenn es darum geht, eben Effizienzsteigerungen zu erreichen, um hier was rauszustreichen, ist das natürlich Blödsinn. Wenn es darum geht, dass man sagt, wir wollen diese feinmotorischen Skills vielleicht eher in einem Kunstunterricht, vielleicht mit Kalligrafie oder einfach Malerei oder sonst was erarbeiten, dann kann das durchaus sinnvoll sein. Also wenn man einfach sagt, diese Schönschreibung, Übungen, die sind ja auch über jetzt mehrere Generationen einfach immer weniger wichtig im Alltag geworden. Aber wie gesagt, diese pauschale Debatte immer Handschrift üben, ja oder nein, ich denke, dass das einfach auch so eine super emotionale Debatte ist, an denen man dann eben Eltern sich gern abarbeiten lässt und dabei eine Menge anderer eigentlich viel einschneidendere Änderungen im Lernalltag letztendlich aus der Diskussion raushält. Aber dann ich sag natürlich auch. Simon, bitte. Nur ganz kurz, mir kommt gerade der Gedanke, warum das eigentlich eine gesamtgesellschaftliche Debatte sein muss. Also warum muss denn zentral auf staatlicher Ebene festgelegt werden, wie viel Handschrift irgendwie gelernt wird? Ich will das irgendwie gar nicht quasi für andere Menschen mitbestimmen. Es gibt Leute, die sind, also interessanterweise, wir haben jetzt seit neuem Interaction Designer im Team, der ist also ein super Geek, aber der arbeitet fast nur mit Papier, schnibbelt rum, schreibt, malt und dann am Ende wird es übertragen. Also ich glaube, das ist so ein Hin und Her, das jeder Mensch irgendwie für sich finden sollte und wo nicht eine gesellschaftlich-politische Aufgabe ist, zu bestimmen, wie viel die Kinder Tastatur oder Schreibschrift lernen sollten. Damit stellst du das Schulsystem grundlegend in Frage. Das ist das Prinzip des Schulsystems, dass dahinter die Idee steckt, dass gewisse, sagen wir mal, Lernziele gesetzt werden, die dann in gewissen Klassenstufen erreicht werden und auch abgeprüft werden. Und deshalb ist es halt, also so eine Inhalte sind immer eine politische Setzung und auch immer eine Auswahl. Das heißt, wenn ich das eine reinhaben will, dann habe ich nur einen begrenzten Zeitraum, dann muss ich andere Dinge dafür rausschmeißen. Wenn man das stärker individualisiert, würde das tatsächlich das System Schule grundlegend in Frage stellen. Was uns allerdings sehr weit wegbringt von dem eigentlichen Thema der Schulbücher. Ich würde auch darum bitten, dass wir vielleicht solche, ich sage jetzt einfach mal Lehrplan- oder Lernorganisationssachen vielleicht in ein anderes Mumble ziehen. Können wir gerne tun. Würde mich auch freuen, weil das auch ein sehr, sehr interessanter Ast ist. Dann lasst uns mal wieder zurück zum Hauptstrang kommen. Irgendwie ist uns das mit der Kulturtechnik, die durch das Buch ist, da entglitten. Trotzdem würde ich das gern ein bisschen besser verstehen. Also das mit dem Buch irgendwo rumsitzen, das hat ja auch eine gewisse Anmutung und die geht verloren. Auf der anderen Seite kann ich mit dem Pad natürlich auch irgendwo rumsitzen. Ist das, führt das letztendlich dazu, dass nur noch die Leute an diesem neuen Lernen teilnehmen können, die dann auch irgendwie in Anführungszeichen verkabelt sind, und schließt das nicht so, wie es Leute dazu bringt, die vorher die Möglichkeit nicht hatten, schließt das andere Leute wieder aus? Ich möchte ganz kurz doch nochmal, vielleicht gehört es auch dazu, auf den Punkt vorher eingehen. Ich denke nämlich nicht, dass das eine andere Debatte ist. Das Buch zeichnet sich ja, also als gedrucktes Buch, zeichnet sich ja auch durch die Distanz zu anderen Informationen aus. Ich habe einfach nur das, was dort drin steht, und wenn ich das auf dem Schreibtisch liegen habe, muss ich irgendwie damit arbeiten. Und es ist damit auch ein bisschen ein Kontrollinstrument über die Inhalte, mit denen sich jetzt zum Beispiel Schüler auseinandersetzen. Also wenn das, wenn die Bücher vorgegeben sind, wenn die genau dieses Buch so in dieser Verfassung abgesichert wird, dann ist es eine Kontrollmöglichkeit durch die staatlichen Institutionen, die ich gar nicht grundsätzlich in Frage stellen möchte, aber vielleicht in der Intensität, wie das gerade gemacht wird. Weil das Internet birgt ja die große Gefahr, in Anführungszeichen, dass sich Schüler selbstständiger raussuchen, welche Quellen sie denn benutzen. Und dementsprechend, denke ich, ist mit der Frage, ob das Buch durch das Digitale ersetzt werden kann, auch immer, also vor allem durch das Online-Lernen ersetzt werden kann, auch immer die Frage verbunden, wie viel Kontrolle über die Schüler ausgeübt wird. Ob man es quasi zulässt, dass die Schüler sich auch in der Schule in diesem großen, bösen, freien Internet bewegen, wo sie sich ja dann später und am Nachmittag und später im Leben sowieso bewegen. Und wo vielleicht die Herausforderung ist, das bewusst zuzulassen, zu diskutieren, gemeinsam Umgang mit diesen Informationen, mit diesen Inhalten zu entwickeln, als mehr in dieser geschützten kleinen Buchwelt zu sein, egal ob es jetzt ein gedrucktes Buch ist oder eine Google Maps-Variante von einem abfotografierten Buch, das aber auch quasi geschlossen und nur diese Informationen hat. Was sagt der Schulbuchverlag dazu? Du hattest vorhin angesprochen, Dorothea, dass viele Lehrer sich dann auch sicher fühlen, wenn sie ein gut aufbereitetes, vertrauenswürdiges Lehrbuch haben, und dann werden sie auch nicht konfrontiert damit, dass jetzt Schüler sich da irgendwas besorgt haben, sondern sie setzen ja auch den Inhalt. Wie beurteilst du das, was der Simon sagt? Also ich hatte mir jetzt vorgenommen, nicht tiefer in die Diskussion einzusteigen, um wieder die Kurve zu kriegen, aber dann sage ich vielleicht auch noch ein paar Sachen zumindest dazu. Es ist ja nicht so, dass die Schule heutzutage so aussieht, dass man jeden Morgen das Buch auf der nächsten Seite vom Vortag wieder aufschlägt und dann Wort für Wort den Satz für 45 Minuten liest und dann die Übungen macht. Also so ist ja der Unterricht nicht in Wirklichkeit. Ne? Das Buch ist ganz oft einfach ein sicherer Anker. Damit arbeitet man mal 20 Minuten, dann macht man eine viertelstündige Gruppenarbeit, dann gibt es noch irgendwelche Fragen oder eine Diskussion. Also Unterricht ist ja gar nicht so, wie es jetzt, glaube ich, gerade etwas überspitzt geschildert wurde. Insofern glaube ich, dass die Diskussion da in gar keine zielführende Richtung gerade führt. Und ich denke, es ist vielleicht eher spannender, nochmal über dieses Thema Chancen und Risiken dieser Ausstattung zu sprechen, was du ja, glaube ich, eigentlich in der Eingangsfrage nochmal fragen wolltest, nämlich diese Frage, wer hat Zugang zu welchen Medien und wie kann Schule, wie kann Politik leisten, dass da irgendwie eine Innovation stattfindet, die aber trotzdem sozial gerecht ist. Also wir haben ja momentan auch verschiedene Ansätze, was das angeht. Also wir haben ja durchaus Schulen, wo sie praktisch ihre eigenen Geräte mitbringen, also diese Bring-Your-Own-Device-Ansätze in manchen Klassenzimmern. Oft ganz banal der Fremdsprachenunterricht, dass man dann einfach statt Papierwörterbüchern die Online-Wörterbücher nimmt, die eben dann auch für die Hausaufgaben zur Verfügung stehen. Und dann eben wirklich so Hightech-Klassen, die irgendwelche Pilotprojekte sind, die dann eben komplett mit Tablets ausgestattet werden, für die es eben zunehmend auch von diesen großen Internetkonzernen Angebote gibt, die speziell eben für Klassenräume ausgestattet sind. Also ich denke schon, dass wir vielleicht in die Richtung nochmal weitermachen. Dann haben wir wirklich nochmal die Frage, wenn das grundlegendes Mittel wird und Bring Your Own Device, dann schließt es wirklich viele Leute aus. Und wenn Microsoft dann mal eben einen Klassenraum ausstattet, dann tun die das bestimmt auch nicht hundertprozentig eigennützig. Ja, deshalb, genau deshalb ist BYOD, also Bring Your Own Device, vielleicht gar nicht so eine schlechte Alternative. Also wenn ich mir die Schulen anschaue, dann haben wir diese Ausstattungsinitiativen immer wieder gehabt. Nicht unbedingt jetzt von großen Firmen, sondern oft vom Träger der Schule. Dann hat man einen Computerraum, der wird ausgestattet und der veraltet unglaublich schnell. Und dann sind die Gelder nicht da, um den Computerraum nochmal neu auszustatten. Das sieht bei BYOD ein bisschen anders aus. Und die Knackfrage ist natürlich, was machen wir mit den Leuten, die sich so ein Gerät nicht leisten können? Das Erste, was man beobachten kann, ist, dass die Geräte immer günstiger werden. Und das Zweite, was man beobachten kann, oder was immer eine Perspektive ist, wir haben das bei uns in der Schule auch, in der 7., 8. Klasse, eine Projektklasse, die so arbeitet und damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Das Zweite wäre dann wirklich ein Tablet, ein Smartphone als Lernwerkzeug, als Instrument zum Lernen wahrzunehmen, dass es denselben Rang hat wie ein Schulbuch. Und wenn man dann nochmal schaut, Schulbücher werden finanziert über die Länder unterschiedlicher Art. Wenn wir Klassenfahrten haben, dann gibt es da Zuschüsse für. Wenn wir anfangen zu begreifen, dass diese kleinen Geräte halt ziemlich gut sind und dass man die gut im Unterricht zum Lernen nutzen kann, dann gibt es auch Wege und Mittel, da die Unterstützung herzustellen, sodass alle dann ein vernünftiges Gerät haben, mit dem sie arbeiten können. Wilk, geht da für die Piraten irgendwie ein Feld auf dem man unbedingt was tun muss? Ja, es ist, wir haben im Prinzip die Beteiligung. Wir wollen, dass unsere Wähler, die wir vielleicht noch haben, in Zukunft hoffentlich auch wieder mehr haben werden, Teilhabe haben an diesen Prozessen. Das heißt, für uns ist erstmal wichtig, dass in Schulen alle sozusagen die gleiche Grundausstattung haben. Dazu ist auch erforderlich, wenn wir über Digitalisierung sprechen, dass natürlich ein Internetanschluss vorhanden ist. Das macht ja keinen Sinn. Und das ist das, was ich in der Realität halt erlebe, dass es auch durchaus noch Haushalte gibt, wo kein Internetanschluss da ist, diese Schülerinnen und Schüler halt eben außen vor stehen. Das ist erstmal ganz wichtig, dass dieser Teilhabegedanke bei uns ganz groß geschrieben wird und wir nur dann Dinge umsetzen wollen, wenn auch wirklich jede und jeder dran teilhaben kann. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Der andere Aspekt ist, wir arbeiten gerade an einem neuen Antrag für Medienkompetenz. Das machen wir mit den Kulturpiraten zusammen, die da auch ganz tolle Ideen hatten für den nächsten Wahlkampf, wo wir uns Gedanken machen, wie Medienkompetenz aussehen sollte und was wir als Piraten im Rahmen der Medienkompetenz, was ich eben auch angesprochen habe, nämlich nicht nur die reine Nutzung, sondern auch das Verstehen, die Umsetzung im Unterricht, schulisch mehr zu machen, natürlich die Schulen auch besser auszustatten, eine Lehrerfortbildung zu arbeiten, das sind Dinge, die wollen wir im nächsten Wahlprogramm natürlich umsetzen. Wir sind gespannt. Wir haben eine Frage im Pad, die ich gerne mal in die Runde schmeißen würde, weil die vielleicht ganz gut an dieser Stelle dazu passt. Und da dreht es sich um die Kosten für ein digitales Schulbuch, wenn das jetzt vom Verlag kommt. da führt der Fragende aus, dass die dass ein digitales Schulbuch mit einer Laufzeit von 5 Jahren irgendwo im Bereich von 30 Euro liegt. Und das wird teurer als das Schulbuch in der Printversion. Kann das jemand hier mal sortieren, bitte? Also bei den, ich habe jetzt noch nicht alles durchgelesen dazu, aber bei Cornelsen und der Plattform Skook haben wir ja das Buch, die digitale Version des Buchs inkludiert in dem Preis des Schulbuches. Insofern gibt es da jetzt einen Extrapreis und da ist auch nichts teurer. Ich muss es, glaube ich, nochmal durchlesen oder nochmal besser verstehen. Okay, das heißt, so Modelle sind durchaus denkbar, wie es ja auch jetzt schon in vielen Büchern ums Programmieren zum Beispiel ist, dass die digitale Version einfach dabei ist und damit beide Möglichkeiten bereitgestellt werden. Einmal das mit dem Klicken und einmal das mit dem Blättern. Aber kann ein Schulbuchverlag vielleicht auch noch eine Variante anbieten, dass das digitale Buch gefördert wird dadurch, dass es günstiger ist oder vielleicht sogar, ihr habt gesagt, ihr stellt auch was kostenfrei bereit. Also momentan, hatte ich ja vorhin schon ausgeführt, gehen wir von der Masse an Lehrern aus, die ein Print-Schullehrwerk einsetzt, auch einsetzen soll und muss, weil die technische Ausstattung in den Schulen noch gar nicht so weit ist, dass man auf das Print-Lehrwerk verzichten kann, weil auch Eltern und Schüler fordern, dass sie ein Backup in physischer Form noch da haben, weil das einfach Sicherheit gibt, gerade wenn man in die höheren Klassen geht und die Prüfungen anstehen. Insofern gehen wir davon aus, dass wir dieses Print-Lehrwerk auch noch ein paar Jahre haben werden und deswegen haben wir jetzt erstmal die digitalen Versionen in dem Printlehrwerk eingepreist und wir denken natürlich darüber nach, was passiert, wenn diese technische Ausstattung irgendwann mal so weit ist, dass die Leute nur noch die digitalen Varianten kaufen werden und machen uns da Gedanken, was sind da die Geschäftsmodelle der Zukunft für uns, was heißt das für die Preise etc., aber da habe ich jetzt noch keine Antworten, die ich hier nennen kann. Wie ist es eigentlich bei den Verlagen in Deutschland? Ich habe jetzt nicht so einen Überblick. Arbeiten die eigentlich auch daran, zunehmend auch Apps zu entwickeln? Weil das war zumindest bei den großen US-Konzernen zurzeit wohl ein bisschen eine Tendenz. Also alle Verlage machen App sehr spezifisch momentan noch auf natürlich die Schulfächer, die Einsatzszenarien, die Lernszenarien, die daran hängen. Also es gibt jetzt ja nicht die eierlegende Wollmilchsau-App für die Schule, sage ich mal. Und insofern jeder Verlag hat da was, klar, auf jeden Fall. Wie ist es eigentlich im Moment bei den Schulbuchverlagen? Wird das Geld tatsächlich mit den Schulbüchern selbst verdient oder eher mit, ich sage es mal, diesem riesen Markt an Selbstlernsachen, Nachhilfe, Ergänzungsmaterialien, Arbeitshefte und so weiter? Also der Markt ist natürlich sehr diversifiziert und auch nicht alle Schulbuchverlage haben ja da die gleichen Schwerpunkte. Es gibt verschiedene Verlage mit unterschiedlichen Standbeinen, sag ich jetzt mal. Das Schulbuchgeschäft an sich, also wo sozusagen dieses Kernmedium im Zentrum steht, ist, denke ich mal, das Hauptstandbein. Vielleicht ist es 50-50, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau auswendig, aber wir haben einfach so viele Produkte drumherum um dieses Schulbuch, dass wir sowieso eigentlich eher von so einem Lehrwerkssystem sprechen. Also es geht gar nicht so sehr um dieses eine Schulbuch in der Mitte, sondern das ist ja ganz, ganz viel, wo wir dem Lehrer ganz viel Unterstützung auch noch bei der Unterrichtsvorbereitung und der Nachbereitung geben, wo wir für Schüler nochmal Arbeitshefte haben und so. Also es ist ja gar nicht so schwarz-weiß trennbar, wie es vielleicht im ersten Augenblick scheint. Ja, die Debatte ist häufig tatsächlich ja wirklich immer dieses Schulbuch, aber dass da eben inzwischen gerade dieser Riesenmarkt ist, also man braucht ja nur mal in eine große Buchhandlung zu gehen, die eben auch von den Schulbuchverlagen mitbestückt werden, das überreißen, glaube ich, viele Leute in der Debatte nicht. Sorry, ich wollte Eismet jetzt nicht abwürgen. Ich wollte nur ergänzend sagen, dass das wahrscheinlich auch sehr vom Fach, nicht nur vom Verlag, sondern auch vom jeweiligen Fach abhängig ist. Also wenn ich mir meine beiden Fächer angucke, Französisch und Geschichte. In Geschichte ist es tatsächlich das Schulbuch. Materialien drumherum gibt es meistens. Ich kenne kaum Kollegen, die kaufen und nutzen. In Französisch gibt es tatsächlich dann ein breites Potpourri an CDs, DVDs, an Arbeitsbüchern drumherum, die auch weitgehend von den Kollegen gekauft und eingesetzt werden. Also das spielt sicherlich nochmal eine Rolle. Und wenn man dann digitale Schulbücher denkt, dann wäre für mich auch eine Frage, inwieweit solche Bücher dann weniger zur Rezeption da sind, als viel stärker auch Arbeitscharakter annehmen. Das heißt, das, was wir im Moment in Arbeitsheften haben, sondern im Fremdsprachenunterricht, ob solche Elemente nicht dann auch in so ein digitales Buch reinkommen und das vielmehr eben zu einem Arbeitsbuch als zu einem Lesebuch wird. Also ich denke, wir sind da gerade in einer sehr spannenden Zeit unterwegs, was das Konzept des Schulbuches insgesamt angeht. Also die Fragen, die gerade aufkamen, sind ja wirklich total spannend. Und wir können da als Verlag gerade nur sagen, dadurch, dass wir einfach an die Rahmenbedingungen auch der Länder und Kommunen da gebunden sind, können wir da gar nicht so viel vielleicht Innovation, um nochmal dieses Stichwort machen, wie die wie bestimmte Lehrer es wünschen, ne? Also es ist natürlich total spannend, ein interaktives Buch irgendwann mal zu haben oder mal eine ganz andere Art von Material zu haben. Wir machen uns da auch viele Gedanken zu, aber wie ich schon anfangs sagte, wenn man von bestimmten Ländern Zulassungsverfahren hat, wo man einfach nur bestimmte Sachen machen darf, weil sie einfach gerade noch die Regel sind, weil zum Beispiel auch das Thema Chancengleichheit vielleicht in bestimmten Bundesländern sehr groß geschrieben wird, dann muss man dann manchmal vielleicht kleinere gemeinsame Nenner finden, als die Innovation es verlangen würde. Wie meinst du den Zusammenhang zwischen Chancengleichheit und diesen Zulassungen? Oder habe ich da gerade was missverstanden? Also zum Beispiel das Land Bayern ist sehr kritisch gegenüber digitalen Medien. Da ist es zum Beispiel für die Schulbuchverlage gar nicht so einfach, einen Link zu einem weiteren auf irgendeiner lehrwerksabhängigen Website nochmal einem weiteren Material zu platzieren in dem Schulbuch, weil sie halt einfach sagen, es ist unfair, wenn man irgendwie einen Inhalt dann auslagert aus diesem zentralen Lehrmedium, wo dann vielleicht nicht jeder Schüler am Nachmittag darauf gucken kann. Verstehe, ja. Ich habe den David so ein bisschen im Hintergrund per SMS, der leider im Moment noch nicht oder nicht da sein kann. Da ist auch die Situation, die ich mal ansprechen will und der auch dort fragen will, wie die Erfahrungen von Cornelsen sind. Es gibt ja auch europaweit Ausschreibungen für Schulbücher und Polen hat zum Beispiel sich dafür entschieden, nicht mehr mit den Verlagen zusammenzuarbeiten, sondern OER-Schulbücher zu nutzen, was viele dann doch sehr kritisch sehen, weil die Frage ist, wer bestimmt dort dann die Inhalte und wie werden die Lerninhalte von der Qualität her sichergestellt, und das scheint in Polen im Moment doch da sehr kritisch zu sein. Wie seht ihr das? Also das ist natürlich eine Entwicklung, die wir auch beobachten, die sich aber in der Form für uns in Deutschland ja natürlich gar nicht so zentral stellt, weil wir einfach durch die unterschiedlichen Bundesländern da gar keine im positiven und negativen Sinne Möglichkeit haben, sowas voranzutreiben auf einer bundespolitischen Ebene, ne? Und klar gucken wir uns das an. Wir sind auch mit Verlagen, die dort sind, also sozusagen die alteingesessenen Verlagen im Gespräch und auch mit den Lehrern dort, die wir kennen als Kontakte, und wird sich zeigen, ob das eine sinnvolle Entscheidung war. Also bei OER sind ja einfach so viele Dinge anders und neu. Wenn man das sozusagen weitertreiben würde, muss man sich ja, glaube ich, auch noch sehr viele grundsätzliche Gedanken machen, wie kann sowas funktionieren. Und vielleicht ist das mal ein Beispiel, was man sich mal angucken muss und dann seine Schlüsse ziehen kann. Aus Lehrersicht vielleicht auch noch der Punkt, ich finde das sehr, sehr gut, dass ich als Lehrer die Auswahl zwischen verschiedenen Lehrwerken habe, die mir unterschiedliche Angebote machen. Und eine Gefahr besteht ja darin, dass man, wenn man vorneweg eine Ausschreibung macht, dann staatlicherseits einen Zuschlag verteilt, dann wird das Buch anschließend erstellt, da kann man auch Qualitätssicherung betreiben, aber wenn der Staat das einmal finanziert und auch wenn es freigestellt wird, dann ist das das Lehrwerk, mit dem ich dann zu arbeiten habe, und Wahlmöglichkeit, die ich jetzt habe, die ist dann eventuell nicht mehr gegeben. Wenn es in die Richtung laufen würde, wäre das ein Verlust an Möglichkeiten. Ja, ich finde das eine ganz wichtige Debatte. Also wir haben das ja bei Inklusion gerade in NRW gesehen. Unter dem Stichwort Inklusion passieren zurzeit Dinge, die man nicht ernsthaft als Inklusion bezeichnen möchte, zumindest nicht als eine sinnvolle Inklusion. Genau die gleiche Gefahr ist natürlich bei OER. Das heißt, solange wir Debatten führen, ähnlich wie Jauch sie gern organisiert, also ein Schlagwort und dahinter Ja oder Nein Fragezeichen, Solange laufen wir eben auch in Gefahr, genau solche Effekte nicht rechtzeitig zu erkennen oder auch nicht politisch dagegen rechtzeitig angehen zu können, weil die ganze Debatte immer nur auf dieses Ja-Nein rausläuft, ohne zu fragen, was ist der Sinn, welche Nebeneffekte und welche Auswirkungen, also Stichwort letztendlich Technikfolgenabschätzung oder hier Medienfolgenabschätzung kommt mit rein. Das heißt, hier sind wir wieder auf diesem politischen Bereich von, wie können wir es schaffen, Debatten einfach auch inhaltlich so zu gestalten, dass eben genau solche Aspekte auch viel stärker ins öffentliche Bewusstsein kommen. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, dem Thema würde eine Differenzierung sehr, sehr gut tun. Also wenn man sich anschaut, welche Möglichkeiten sich ergeben, dann würde ich aus Lehrersicht sagen, OER sind eine Bereicherung. Und sobald ich digital arbeite, habe ich mit den freien Lizenzen auch plötzlich viel mehr Möglichkeiten, die Materialien anzupassen, zu verändern, zu gestalten und dann meine jeweilige Lerngruppe dann auch dann ja eben das passfähig zu machen. Aber es ist eine Erweiterung und Ergänzung zunächst und es darf daraus eben keine Monokultur werden. Das wäre hochproblematisch. Ja, ich finde diese staatliche Ausschreibung von konkreten Inhalten, quasi um die dann Erzeuger im Wettbewerb stehen, auch nicht, überhaupt nicht die Lösung des Problems und überhaupt nicht quasi die Lösung, um mehr OER zu bekommen. Aber ich glaube, dass es auch kein Argument gegen OER ist. Also ich frage mich zum Beispiel jetzt aus Sicht von Cornelissen, Dorothea, ihr erstellt ja viele Bücher, quasi die am Ende sich finanziell gar nicht lohnen, weil sie in dem Wettbewerb um die Bücher nicht bestanden haben, was ihr aber generell quasi auch nicht als ein großes Problem seht, denn das ist ja genau diese Wahl der Lehrer, die auch irgendwie dann für die Qualität im Wettbewerb sorgt. Aber wo wäre der große Unterschied, wenn diese Bücher jetzt unter freier Lizenz wären, also andere Verlage, aber vor allem Lehrer, Schüler für Referate, Organisationen hätten die Möglichkeiten, die Inhalte zu nehmen, weiterzuentwickeln, wieder zu verteilen und genauso einfach Schulen zum Beispiel einen Topf bekommen, den sie als Belohnung für die Open Educational Resources, die sie benutzen, ausgeben können. Ne, dann gibt es genauso den Wettbewerb der Erzeuger, bloß dass die Art und Weise, wie die Inhalte erstellt werden und wie sie weitergenutzt werden können, durch die freie Lizenz viel mehr Möglichkeiten gibt. Ist das ein Modell für euch? Also es ist ja jetzt gerade auch nicht so, dass wir irgendwie einen einsamen Autor 2 Monate in ein Kämmerlein einschließen und er daraus ein Schulbuch macht mit dem Wissen, was er sich über 20 Jahre angesammelt hat, sondern wir haben ja in der Entwicklung eines Schulbuches sind ja Lehrer aus der Praxis, die als unsere Autoren fungieren. Wir haben da eine große Kohorte an Beratern, Herausgebern, Prüfern. Also dieses ganze Thema Qualitätssicherung läuft halt einfach momentan in der Schulbuchproduktion im Vorfeld ab und dann wird das häufig noch durch ein Zulassungsverfahren geschickt in den Bundesländern und dann wird das Buch veröffentlicht und es ist ja auch nicht so, dass man einmal ein Buch druckt und es sich dann nie wieder verändert. Insofern auch hier wieder diese Warnung vor dem Schwarz-Weiß-Thema und jetzt konkret zu der Frage, ich will jetzt eigentlich darauf verzichten, hier diese ganz konkreten OER-Diskussionen und mögliche Modelle zu führen, weil darüber man sich sehr lange unterhalten könnte und ich da auch bestimmte Dinge noch nicht ganz durchdacht finde. Insofern würde meine Antwort jetzt, glaube ich, einfach sehr lange dauern. Gerne noch 2 Dinge ergänzen. Wenn man aus der Praxis das betrachtet, würde ich sagen, ist eine erste gute Möglichkeit, wenn man OER spricht, zu gucken, wo sind keine kommerziellen Interessen betroffen und wo können Dinge dann freigegeben werden, dass sie dann auch veränderbar sind und dass sie vielleicht frei verfügbar sind. Und da sehe ich zum Beispiel in den Ländern ein ganz großes Potenzial. Dort wird von Landesinstituten, wie immer die in den einzelnen Ländern heißen, werden Unterrichtsmaterialien hergestellt. Und sie werden zu großen Teilen immer noch in Paperform, in gedruckter Form ausgegeben, weitergegeben. Die Sachen sind nicht veränderbar und sie sind auch nicht frei lizenziert. Aber da könnte man ganz konkret hingehen, und das ist auch ein bildungspolitisches Thema, das in die Länder zu tragen, zu gucken. Hier werden von Profis Materialien erstellt, kommerzielle Interessen sind nicht betroffen, die soll man nochmal unter freie Lizenzen stellen. Und zum anderen, der zweite Punkt meinerseits wäre dann noch, OER sind vielleicht ein bisschen stark im Fokus, weil sie sehr, sehr politisch sind letztendlich, und weil es ja auch um Geld geht. Aber das, was wir eben diskutiert haben, Bildung im 21. Jahrhundert, da ist OER nicht die Lösung, weil OER ja quasi nur bereitstellen unter freien Lizenzen von Materialien beinhaltet, aber noch nichts über die Qualität der Materialien sagt. Ich kann ganz geschlossene Fragestellungen haben, die also überhaupt nicht mehr dementsprechend, wie wir heute uns Unterricht vorstellen, und kann die unter eine freie Lizenz stellen als OER, und das ist ja nicht das, was wir wollen. Ich glaube auch, es gibt eine gewisse Gefahr der Vermischung von freien Lizenzformen und der OER-Debatte. Also das ist ein Thema, wo man, glaube ich, wirklich nochmal in einem anderen Mumble weitermachen müsste, oder vielleicht habt ihr es auch schon mal gemacht. Und ansonsten ist, ich weiß nicht, ich glaube, es wurde ja auch am Anfang erwähnt, dass die Frage der Partizipation sich dann auch mal gestellt werden muss. Also es klingt jetzt so, als wenn alle Lehrer totale Lust hätten, solche freien Materialien zu erstellen, und ehrlich gesagt, die Praxis zeigt, glaube ich, an einigen Stellen, dass das vielleicht gar nicht der Fall ist. Also man muss ja auch erstmal die Leute haben, die dann diese Freizeit darauf aufwenden wollen, diese Sachen zu erstellen. Also wir sind ja nicht ohne Grund ein Serviceanbieter. Man kann ja auch jetzt schon sein eigenes Material nehmen und muss gar kein Schulbuch nehmen. Genau, also da sind wir dann beim Punkt eben Lehrerausbildung. Also zur Lehrerausbildung gehört natürlich zunehmend zum einen mal die Fähigkeit, vorhandene Sachen richtig bewerten zu können. Also ein wesentlicher Punkt der Lehrerausbildung eines Lehrers in seinem Fachbereich ist meiner Ansicht nach zu erkennen, ob Material sinnvoll im Unterricht eingesetzt werden kann, ja oder nein. Der andere Punkt ist eben genau diese Erstellung. Das ist nicht jedermanns Sache und muss es auch nicht sein. Und genau da ist eben zum einen mal, was ich vorhin schon meinte, also Verlage einfach als Dienstleister in diesem Bereich, aber eben auch wieder die Politik gefragt, die eben entsprechend Lehrer mit Stellen oder Geld oder entsprechend ein Programm, also ähnlich wie ein Sabbatjahr, dass man vielleicht sagt, ein Bildungsmaterialienentwicklungsjahr oder so etwas, entsprechend zu unterstützen. Momentan bei der Ausstattung der Schulen und des Bildungsbudgets ist das, ich sage jetzt mal, eher unwahrscheinlich. Wilk? Ja, genau. Also wie schon nach das, was du gerade gesagt hast, Kay, ich hatte es ja eben schon mal angesprochen. Ich hatte eben mal mit meinem mittleren Sohn gesprochen, 13, 8. Klasse, und gesagt, wie sieht das denn aus bei euch mit den Medien, mit der Kompetenz, mit den Lehrern? Und da fiel ihm ein Beispiel ein, einer Lehrerin, die jetzt durchaus noch einiges an Jahren unterrichten muss, und hat einen Vortrag gemacht in einer Prezi-Geschichte. Das ist dann wahrscheinlich doch etwas moderner und neuer, aber sicherlich auch kein Problem gewesen. Und er sagte, da gab es dann das Update auf dem Computer, Flashplayer. Und da fragt die Lehrerin, was ist denn ein Flashplayer und was muss ich damit machen? Ja, da habe ich dann gesagt in dem Gespräch, ja, da fehlt dann natürlich explizit, gerade bei den Lehrern, die vielleicht so in meinem Jahrgang sind, also schon vielleicht noch durchaus 10, 15 Jahre lehren müssen, die Kompetenz mit, ja, sag ich mal, mit den einfachsten digitalen Dingen umgehen zu können. Und da ist natürlich auch die Hürde, sag ich mal, weitergehend zu arbeiten. Wenn ich diese Grundlagen als Lehrer, Lehrerin nicht beherrsche, dann kann ich natürlich auch weiterführend schlecht arbeiten und auch schlecht, sag ich mal, den Schülern das vermitteln, was ich selber nicht kann. Womit wir übrigens auch wieder bei der Verunsicherung von vorhin sind, denn die CC-Lizenzen, die ja bei OER eingesetzt werden, die sind ja nicht ohne. Also gerade die Frage kommerziell, nicht kommerziell, dazu selbst erstellte Sachen, die möglicherweise noch die Persönlichkeitsrechte der Schüler betreffen, da ist natürlich schon eine Lernkurve, die etliche Lehrer durchaus überfordert. Nochmal zu Wilk und den Punkt mit dem Flashplayer. Ich würde sagen, ich weiß, was das ist. Aber wenn das bei mir in der Schule aufpoppt und sagt, wir können das nicht abspielen, weil muss erneuert werden und das reicht von der Version nicht, dann kann ich nur sagen, okay, damit ist die Stunde geschmissen. Wir müssen erstmal den Systemadministrator fragen, weil als normaler Lehrer hat man halt keine Systemadministrationsrechte. Und dann ist das erstmal hinfällig, ob ich mich damit auskenne oder nicht. Ich würde euch gerne für die nächste halbe Stunde noch ein kleines anderes Thema vorwerfen, bevor wir jetzt in solche technischen Aspekte abdriften, wo natürlich eine ganz neue Form von Kulturtechnik da auch wieder dazukommt, wenn andere wegfallen. Ich frage mich gerade, wer Simon hat und auch du hast, Daniel, betont, dass gewisse Dinge viel leichter werden, dass das Lernen offener wird, dass die Kinder dann auch anfangen können, sich selber umzutun im Internet und vernetzte Informationen abzufragen. Jetzt hat das Internet ja die Eigenschaft, dass da nicht nur jeder alles absurfen kann, sondern da kann auch jeder alles reinstellen. Ist das auch, um es mal positiv zu formulieren, eine Gelegenheit, Medienkompetenz zu vermitteln, dass man nicht alles glauben kann, was man liest, was ja beim Schulbuch in der Form überhaupt nicht auftritt? Also da kommt man ja überhaupt nicht auf solche Inhalte, bei denen man vielleicht mal genauer hingucken müsste. Nee, und darum ist es auch gut, damit zu arbeiten. Die Fragen treten auch nur damit auf, wenn du tatsächlich die mit den Geräten arbeitest, mit den Computern arbeitest, mit den eigenen Geräten der Schüler, mit dem Internet im weitesten Sinne. Wenn du es einsetzt, dann kommen auch die Fragen. Dann stehen plötzlich die Fragen, wir machen ein gemeinsames Video, darf ich das Bild benutzen oder nicht? Dann geht es also nicht nur um Fragen der Recherche, was glaube ich nicht, sondern auch die Fragen der Lizenz, wenn ich die nur veröffentlichen will. Und das ist so ein ganz zentraler Punkt. Nur wenn ich im Unterricht damit arbeite, stellen sich auch die Fragen. Ich brauche den Schülern keine 2 Stunden Vortrag halten über Lizenzrecht oder keine 2 Stunden Vortrag halten über Recherche. Aber wenn sie es selber tun, dann können sie es lernen, wie es geht. Und dann kann man ihnen Hilfestellungen geben. Und das funktioniert auch relativ gut. Wir versuchen das bei unseren Büchern ja auch als Teil der Wissensvermittlung beizubringen. Also Medienkompetenz ist jetzt ja kein Kapitel an sich, sondern findet sozusagen die ganze Zeit statt, wenn man sich mit Inhalten auseinandersetzt, mit dem Lernstoff. Und insofern gibt es da ja gar nicht das Entweder-Oder. Wir haben irgendwelche Themen bei uns auch in den Büchern, wo man natürlich dann auch mal eine Internetrecherche macht oder das Projekt Blog oder das Projekt Skypen mit der Austauschklasse. Aber letztendlich hängt es halt wieder von dem Lehrer ab, ob er sich dann traut oder ob er darauf Lust hat oder dafür affin ist, das dann auch zu machen. Das können wir dann auch keinem Lehrer abnehmen, diese Entscheidung. Wobei teilweise das Verhalten der Lehrer ja auch sehr, sehr spannend ist. Also einerseits besteht eine Riesenangst davor, sich in die Nesseln zu setzen, weil man jetzt Materialien benutzt, die vielleicht von Rektor, Vorgesetzte, Fachleiter hinterfragt werden. Andererseits haben wir gleichzeitig an den Schulen jede Menge Broschüren rumliegen, die eben tatsächlich von Firmen stammen, von Banken. Gerade in dem Bereich Wirtschaft ist das oft der Fall. Die relativ unkritisch übernommen werden, obwohl ganz klar ist, dass da also auch gewisse tendenziöse Darstellungen sind. Da haben wir ja auch die Begründung dafür, warum wir eben diese Zulassungsverfahren für Schulbücher haben. Und vielleicht sollten wir da noch mal kurz drüber reden, über die Auswahl von Materialien, die eben bei OER noch viel stärker als mit diesen Heften eben durch die Lehrer stattfinden muss und wo der Lehrer eben auch viel stärker in der Verantwortung steht. Ich glaube nicht, dass das generell so ist, dass die Verantwortung abgegeben wird. Es könnte, also momentan ist es vielleicht die Lage, wenn man sich schaut, was es so an OER da draußen gibt. Ich denke aber, dass entweder die Verlage oder staatliche Institutionen so eine Kontrollfunktion für frei lizenzierte Lernmaterialien, die von externen Anbietern erstellt werden, durchführen könnten. Und dass die quasi in einem zentralen bewerteten Index landen und das als sogenannte Metadaten, also als hinterlegte Informationen zu diesen Materialien mit ausgegeben wird, ob ein Landesinstitut für Schulqualität sich die angeschaut hat. Oder Verlage könnten mit dieser Aufgabe betreut werden. Die haben ja eben eine große Kompetenz in dem Bereich. Das ist das eine. Das andere ist, wenn man sich anschaut, wie jetzt ein Schulbuch erstellt wird, dann sind da natürlich komplexe Verfahren, bis das am Ende quasi fertig im Druck ist. Wie viele Augen da drüber schauen und welche quasi Iterationen da durchgelaufen werden. Der Prozess ist aber nicht unbedingt komplexer als die Entstehung von einem Artikel in der Wikipedia. Also ich denke, dass das, wenn man quasi so eine Mischung hat aus alle dürfen mitmachen, ja, aber es gibt Leute, die haben zum Beispiel durch viele gute Materialien, die sie eingebracht haben, oder durch ihre Ausbildung als Lehrer, so ist es jetzt bei Serlo der Fall, kommen sie in eine Rolle, Inhalte reviewen zu können, also bearbeiten, übernehmen oder verwerfen zu können. Das ist mal eine einfache Stufe der Qualitätssicherung eingebaut. Und schon kommt man dazu, dass quasi freie Partizipation und dass draußen alle mitmachen können, und Qualitätskontrolle, Bewertung wunderbar miteinander gehen können. Man muss halt nur in den einzelnen Institutionen wie Serlo oder durch solche zentralen Register, wie ich am Anfang meinte, Methoden finden, wie man damit umgeht. Ich finde das mit der Qualitätskontrolle ein ganz schwieriges Thema. Weil ich glaube, es hängt letztendlich davon ab, was ich als Lehrer damit im Unterricht mache. Und ich habe ein Problem damit, wenn mir vorgegeben würde, was ich im Unterricht verwenden darf und andere Dinge würden ausgeschlossen. Also ich kann auch Dinge im Unterricht einsetzen und kritisch betrachten, die vielleicht eben nicht geeignet sind und sie dann eben deshalb genau kritisch mit den Schülern zu analysieren. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Zweiter Punkt ist bei der Qualitätsdiskussion, das hat Dorothea eben gesagt, es gibt sehr unterschiedliche Lehrertypen. Und sehr schnell ist die Qualitätsdiskussion dann auch bei einer bestimmten Art von Unterricht. Das ist auch problematisch, weil letztendlich die Vielfalt der Angebote doch das Entscheidende ist. Kann das sein, dass das in deinem Fach Geschichte ein wesentlich größeres Problem ist als in dem Bereich, wo Serlo ja angefangen hat, der Mathematik? Ich würde es nicht als Problem, sondern als Chance sehen. Also ich kann mir zum Beispiel, wenn man sich das anguckt, die ZDF-Serie Die Deutschen, kennt wahrscheinlich auch viele, finde ich persönlich wenig geeignet. Ich habe sie trotzdem schon mehrfach im Unterricht eingesetzt, um einfach das Geschichtsbild, was dort vermittelt wird, zu dekonstruieren. Vermute aber mal, dass es in Mathe weniger eine Rolle spielt. Ja, also auf uns kommen tatsächlich viele zu und sagen, ja, jetzt mit Mathe und so ist das ja noch einfach, da gibt es so einen Konsens darüber, wie das gut ist. Aber wie wird das erst, wenn ihr Wirtschaft anbietet, oder Geschichte, Sozialkunde, Ethik? Und meine Antwort darauf ist ja, ich freue mich total darauf und wünsche mir wirklich die Kontroversen und die Edit Wars und die Kommentare drunter und die Bearbeitungen und finde es dann als ein Teil des Lernmaterials, diese Diskurse, die da stattfinden, auch bewusst einsehbar zu machen. Also man sieht den fertigen Artikel, auf den, wo jetzt die Community sich gerade ein bisschen geeinigt hat, aber wer möchte, kann auch drunter die Diskussion lesen, warum denn welche Inhalte nicht drinstehen oder warum vielleicht 30% der Community der Meinung sind, dass eine andere Formulierung hier eigentlich eher angebracht wäre, eine andere Deutung von Geschichte. Also dieser Diskurs gehört für mich, ist quasi ein wichtiger Inhalt eigentlich, der mitvermittelt werden soll und der momentan in einem fertigen Schulbuch, finde ich, nicht wirklich zu tragen kommt. Ich denke, wir müssen vielleicht auch nochmal ein bisschen differenzieren, was die Altersschicht der Schüler da angeht. Also die Diskussion kann sich immer sehr gut sehen lassen im Sekundarstufe 2 Bereich, wenn wir über schon sehr mündige, sehr reife Schüler reden, aber ich kann mir das jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es für ein Grundschul- oder 5., 6. Klasse Buch genauso gut funktionieren kann. Also ich glaube, sowohl Fächer als auch die Altersstufe müssen da vielleicht auch nochmal ein bisschen diskutiert werden. Naja, ich arbeite hier in München bei einer Stiftung, Eberhard von Kuhnheim Stiftung, die haben ein tolles Projekt, das heißt Kinder philosophieren, wo diese Kultur, dass es keine fertigen Antworten gibt, und das schon, und das ist, richtet sich an Grundschüler, dass diskutiert wird, mit dazugehören. Ich glaube, es ist, also man unterschätzt die Kinder, wenn man sagt, dass es nur in der Sekundarstufe geht, das hängt mit der Kultur ab, die man vorlebt. Okay, ja. Richtig, ich meinte jetzt eher das Thema Qualität und was ist der richtige Inhalt. Also da muss man ja auch erstmal eine gewisse Erfahrung haben, was ist der richtige Inhalt. Das kann man jetzt, glaube ich, mit einem Drittklässler weniger gut diskutieren. Du sprichst gerade einen interessanten Punkt an, das Alter der Leute, die das lesen, die... Dein Drittklässler, den du eben gerade als Beispiel genommen hast, der darf zu Hause vielleicht auch einfach so surfen und wird da ja auch mit den Dingen konfrontiert und weiß die dann möglicherweise nicht richtig zu bewerten. Ist das eine Tendenz, dass wir eigentlich früher anfangen müssen in Richtung Medienkritik und bewusstes Umgehen mit diesen Medien zu arbeiten und insofern das vielleicht ein ganz anderer Aspekt, der dadurch noch mit reinkommt? Da müssen wir dann aber in den Bereich Schule auch dringend verlassen und auf jeden Fall die Eltern mit ins Boot holen. Das spielt eine ganz wichtige Rolle. Ich hatte das ja zu Beginn mal erwähnt, dass ich an Schulprogrammen mitarbeite. In den Schulkonferenzen kann man das auf Antrag ja verändern. Und ich habe mein Jüngster, ist in der Grundschule. Und dort war in dem Programm, was ich als sozusagen Arbeitsauftrag für Lehrer und für Eltern auch sehe, dass hier bei der Medienkompetenz das Arbeiten mit Overhead-Projektoren und so steht. Also da war mit Internet noch nichts angebracht und ich habe gesagt, lasst uns doch bitte mal im Bereich der Medienkompetenz den Bereich des Internets und des Einsatz von Internet beziehungsweise auch der Umgang mit diesem Medium sprechen. Und dann hatte ich in der Elternschaft ganz große Augen. Wie, mein Sohn oder meine Tochter, Internet? Nee. Und dann sage ich, gut, das mag vielleicht in der ersten und zweiten Klasse noch nicht so der Fall sein, aber spätestens in der dritten und vierten Klasse können die sicherlich zum Teil besser damit umgehen, als ihr es könnt. Und ich glaube, dass das von oben nach unten langsam runterbricht, dass hier also man vielleicht sich mal die Augen öffnen sollte und ja auch, wie ich eben das angesprochen habe, die Medienkompetenz weiterentwickeln sollte, dass nämlich auch ein Viertklässlerin oder ein Viertklässler im Alter von 11 Jahren sicherlich sehr viel schon im Internet unterwegs ist. Und die Grenzen immer weiter nach unten gehen und dementsprechend auch die Kompetenzen weiterentwickelt werden müssen, das zu nutzen. Und da sehe ich im Prinzip das große Problem, dass Eltern sich eigentlich die Augen zumachen und da gar nicht sehen, was ihre Kinder machen. Das ist ja dann auch wieder das Hinschauen auf das, was die Eltern und was die Kinder im Internet machen. Auch wiederum nur dieses Nutzen, ohne zu wissen, was da im Hintergrund passiert. Facebook ändert die Richtlinien jetzt am Freitag, interessiert überhaupt keinen und die 12-, 13-Jährigen, die dort unterwegs sind, interessiert das auch nicht. Wie nutze ich das? Wie kann ich individuelle Einstellungen verändern, um Daten und meine Persönlichkeitsrechte zu schützen? Das ist sicherlich ein großes Thema. Ich kann dir da nur beipflichten, das ist ein ganz zentraler Punkt und man kann das bestätigen, was du gesagt hast. Wir haben hier in Rheinland-Pfalz ein ganz großes Landesprogramm, Medienkompetenz macht Schule. Und meine Schule war da von 2009 bis 2012 drin und dann ein Mediencurriculum entwickelt und auch so ein Jugendmedienschutzprogramm aufgelegt. Und wir fangen dann tatsächlich in der 5. Klasse an, was am Gymnasium eben bei uns die kleinste Jahrgangsstufe ist, und machen dann mit denen schon Projekttage. Wir werden also einen kompletten Tag aus dem Unterricht rausgenommen und wir thematisieren mit denen genau solche Sachen. Wie nutzt ihr Medien? Erzählt uns das mal. Und achtet doch mal hier drauf, wenn ihr das nutzt. Und das Zentrale ist aber, die Schüler arbeiten morgens in Gruppen weitgehend alleine, erstellen dann Präsentationen und abends sind die Eltern eingeladen. Und die Schüler als Experten präsentieren abends die Themen, die sie morgens erarbeitet haben und kommen dadurch natürlich mit den Eltern, mit ihren Eltern ins Gespräch. Und unsere Botschaft an der Schule ist, wir möchten gerne, dass sie mit ihren Kindern über den Medienkonsum sprechen, dass sie begleiten, dass sie dabei sind. Und wer auch noch mit dabei ist, sind eben nicht nur Medienexperten in der Schule, sondern auch immer der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin. Das ist wirklich so eine Dreieckskommunikation von der 5. Klasse an etablieren. Das geht dann schrittweise hoch und dieses Jahr zum ersten Mal, auch da sind die Eltern mit im Boot, dann wird der Schulelternbeirat für die 9. Klasse einen kompletten Projekttag organisieren, der dann andere Themen aufgreift, wie zum Beispiel eben Pornografie im Netz und so, was man mit den 5ern noch nicht mitkommt. So, wir sind jetzt 1,5 Stunden in dieser Diskussion drin. Ich würde gerne explizit die Zuhörer darauf hinweisen, dass das Mikrofon offen ist und durchaus auch Fragen an dieses illustre Podium gestellt werden können. So viele Leute, die sachkundig zu allen möglichen Fragen Auskunft geben können, habt ihr selten hier. Also wenn ihr das nutzen möchtet, bitte gerne. Ich kriege vielleicht auch was über Twitter oder sowas, auch in Ordnung. Bringt es ein. So, und da das nicht der Fall ist, schneiden wir noch einen Themenbereich an. Der Bernd. Hallo Bernd. Hallo zusammen. Mir ist da gerade spontan eingefallen, dass eigentlich, auch weil ich heute Abend ein Gespräch mit der Klassenleiterin eines meiner Söhne hatte, dass diese Sache mit der Internetnutzung, was gerade diskutiert wurde, eigentlich auch ganz, ganz viel mit dem Lernerfolg selber zu tun hat. Und zwar in der Art, dass das Internet und alles, was die Kinder da heutzutage drin machen, alles unheimlich spannend ist. Und in der Schule, wenn sie da reingehen und das alte Papier in der Hand haben und zwar einen Beamer an der Decke hängen haben, aber da läuft bei den wenigsten irgendein YouTube oder irgendwas anderes zum aktuellen Thema, dieser Standardunterricht eigentlich verdammt langweilig ist und dass das noch eine ganz andere Problemebene ist, warum eigentlich heute schon relativ frühzeitig eigentlich diese modernen Inhalte, die die Lebenswelt von der Jugend, von den Kindern ausfüllt, und zwar glücklich ausfüllt, da unbedingt Einzug halten muss? Also da möchte ich vielleicht auch gleich mal drauf antworten. Es hat sich sehr viel verändert, was ich durchaus gar nicht so problematisch finde. Kinder und Jugendliche leben heute viel visueller, als wir es getan haben, was ich durchaus sehr spannend finde, weil es auch ein kreatives Element ist. Wie gehe ich mit Fotos um, wie gehe ich mit Videos um, YouTube-Channel und ähnliches. Wir müssen gucken, die Lehrer müssen gucken, nicht wir, aber die Lehrer, wie man das natürlich im Unterricht methodisch didaktisch einarbeiten kann. Und auch wie das Schulbuch Teil dieser Veranstaltung sein kann, ohne langweilig zu werden. Wie schon gesagt, man muss halt eben gucken, dass man nicht eine PowerPoint-Präsentation macht, sondern dass man Kinder und Jugendliche heranbringt, vielleicht zum Beispiel eine Prezi zu machen, die auch ein YouTube-Video beinhalten kann oder ein MOOC beinhalten kann oder Ausschnitte aus einem MOOC beinhalten kann, was das Ganze audiovisuell spannender macht. Die reine Wissensvermittlung, die Basics sind in dem Buch drin. Und dann ist natürlich auch die Verantwortung des Lehrers halt eben darauf aufbauend mehr zuzulassen. Also ich glaube, auch nochmal von Seiten der Verlage an Ideen und Kreativität, wie man irgendwie diesen Medienmix und die ganzen Chancen, die digitale Medien und das Internet bietet, mangelt es ja nicht. Und da bin ich leider wieder bei meinem Punkt der Ausstattung. Also wenn wir mal so weit wären, dass wir diese ganze Auswahl hätten zwischen verschiedenen Formen des Lehrens und Lernens, wenn wir irgendwie verschiedene sowohl Computer, Tablets, Whiteboards, als auch Bücher, als auch Stift und Schere und Papier und Kleber hätten, wäre es ja schön, aber wir sind ja leider in der Realität meistens noch nicht so weit, einfach weil die Kassen leer sind. Ja, wobei, also ich sag mal, das war ja auch die Diskussion bei uns jetzt, also privat bei meinem Haushalt, wie kann man denn so eine Präsentation bringen ohne Internet? Also Vorgabe war, wie kann ich präsentieren ohne Internet, aber mit visuellen, audiovisuellen Medien. Dann hat man das hier runtergeladen, hat das dementsprechend als Offline-Version auf den Stick gezogen und dann wurde der Stick halt eben in der Schule verwendet und da war dann kein Internetanschluss möglich. Gut, das ist jetzt ein Einzelbeispiel. Wo ich aber sage, also wenn auch Schülerinnen und Schüler keinen Internetzugang hat, die Möglichkeiten nicht hat, das kann man natürlich irgendwie unterstützen. Man kann Lerngruppen bilden, wo vielleicht jemand federführend andere Schüler begleiten kann, also im Peer-to-Peer-System. Und da muss man halt kreativ sein. Ich finde das, was du gerade gesagt hast, Wilk, so ein Peer-to-Peer-Lernen oder Lernen durch Lehren, sind ja Modelle, die sind schon da und die funktionieren auch ohne digitale Medien. Manchmal scheint mir, das sind eigentlich zwei verschiedene Dinge. Ne? Das Nutzen von digitalen Medien, das Erarbeiten von Medienkompetenz und Recherchekompetenz, dafür braucht man das. Aber wenn wir, und das ist nicht die Diskussion heute, aber wenn wir diskutieren über Bildung im digitalen Zeitalter, dann geht, glaube ich, vieles auch mit verändertem Lernen, ohne dass man jedes Mal Geräte haben muss und einen Internetzugang. Das ist, glaube ich, noch eine ganz spannende Frage, wenn man Lernen individualisiert, wenn man von den eigenen Fragen der Schüler ausgeht, die eigene Dinge erarbeiten können, wenn sie als Gleichaltrige ihren Mitschülern was beibringen. Da geht eine ganze Menge, das verlangt aber eine veränderte Lernkultur in unserem Schulsystem. Simon, du willst was sagen? Sprechtaste. Ich bin mit meinem Cursor nach rechts gewandert, sorry. Ich möchte nochmal darauf antworten. Was ich halt ganz spannend finde, im 21. Jahrhundert, auch vielleicht ohne sehr großen technischen Hintergrund. Ich finde es zum Beispiel spannend, was ich letztens gesehen habe bei einer Veranstaltung, dieses PowerPoint-Karaoke. Wo der Lehrer im Prinzip halt in der PowerPoint-Präsentation 20 Fotos vorgibt und diese Fotos halt eine gewisse Zeit, ein paar Sekunden da sind und der Schüler halt eben dann sozusagen seine eigene Präsentation starten muss, sehr individuell, kurzfristig, das sind zum Beispiel neue Dinge, die mit alten, bekannten, sag ich mal, Möglichkeiten umsetzbar sind. Ich höre, der Bernd ist nicht einverstanden mit der mit den Ausführungen zum Thema Eltern sind möglicherweise weniger medienkompetent als ihre Kinder. Bernd, für dich trifft das sicherlich nicht zu, aber wie ist das so im Schnitt aus deiner Beobachtung? Also wir haben ja die Tage schon mal diskutiert, dass im Schnitt eigentlich der Einzelfall untergeht. Und das ist so eine Redewendung, die hat sich so richtig eingeschliffen. Eltern sind grundsätzlich am Computer unfähig. Wenn ich mir überlege, dass es jetzt schon mehrere Generationen von Eltern gibt, die selber an den Computern groß geworden sind, die selber programmiert haben, die mit dem Internet groß geworden sind und heute schon wieder selber Kinder haben, sollte man sich da vielleicht auch mal ein anderes Bild ausdenken. Es gibt natürlich eine große Zahl von Eltern, und zwar Jüngere und Ältere, die haben sehr, sehr wenig Ahnung, die tun vielleicht mal ihre Fotos entwickeln oder bei einem der XY-Online-Warenhäuser mal Schuhe oder sonstige Dinge bestellen, Bankgeschäfte ausführen und dann ist es ganz schnell Schluss. Ein bisschen mehr machen vielleicht noch irgendwie Social Medias, aber so pauschal eine Altersklasse und die Jugend irgendwie nur in zwei Teile zu teilen, das funktioniert bei dem Thema nicht mehr wirklich. Und da komme ich rein und sage, doch, ich muss dir da entgegnen. Es ist so, dass ich glaube, das ist wie bei dem Sexualkundeunterricht. Das ist vielleicht, Mama weiß nicht, ob das Beispiel hinkt, ich habe mir da auch Gedanken drüber gemacht. Wie bringe ich meinen Kindern Medienkompetenz bei, wie ich das im Prinzip aus meiner Entwicklung heraus so sehe, als notwendig betrachte, was sie können müssen. Das bedeutet, dass ich mich ja dazu setze und dann auch, sage ich mal, beim 13-, fast 14-Jährigen in seine Privatsphäre reinkomme. Das heißt, es ist ähnlich so. Das ist, er hat eine gewisse Peinlichkeit. Ja, Papa guckt jetzt, was für einen YouTube-Kanal ich gucke, wie ich das mache. Das ist mir peinlich, das will ich nicht, weil ich da vielleicht mit anderen Freunden, wer weiß, was diskutiere über Themen, die meine Eltern nichts angehen. Und da, glaube ich, ist eine Hemmschwelle, dass ich sage, also mein Sohn möchte das gar nicht, dass ich mit ihm über Medienkompetenz und seine Erfahrungen im Netz spreche. Das möchte er vielleicht mit anderen durchsprechen. Das ist ja vollkommen in Ordnung, aber ich glaube, es ist wichtig, ein Gesprächsangebot zu machen. Also, und ich, um das nochmal aufzugreifen von eben, diese Gegenüberstellung von Generationen, die funktioniert in der Schule schon nicht, wo man sagt, irgendwie, da kommt eine neue Generation, die machen das mit digitalen Medien und die Alten machen das gar nicht. Das stimmt vorne und hinten nicht und das ist auch genauso übertragbar, von wegen, wir haben da Digital Natives, die können klicken und die haben auch sicherlich eine Medienkompetenz, aber in anderen Dingen haben doch Erwachsene eine gewisse Weitsicht. Und da würde ich dann nochmal drauf zurückkommen, was ich eben gesagt habe, in eine Diskussion einzutreten, voneinander zu lernen. Das scheint mir entscheidend und da sind wir dann auch bei einer neuen Lernkultur. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Es gibt natürlich Dinge, da sind meine Söhne im Internet wesentlich fixer und schneller und besser informiert. Aber im anderen Bereich gibt es natürlich auch Dinge, da habe ich wesentlich mehr nicht nur Erfahrung, sondern auch Ahnung. Und das gegenseitig, das ist eigentlich entscheidend, dass man einfach miteinander redet und miteinander die Dinge auch mal irgendwie austestet. Da geht es nicht darum, dass ich irgendwelche Profile von meinem Jüngsten jetzt zum Beispiel stalke, wie sie es immer so schön nennen. Im Gegenteil, da hätte ich gar keine Chance. Der hat seitdem er 6 oder 7 ist Passwörter, die sind unknackbar für Menschen und Maschinen und die merkt er sich im Kopf und da achtet er sehr drauf, dass ich oder auch sonst wer da keinerlei Einblick hat. Der schützt seinen Computer und alles. Also da gibt es auch wieder verschiedenste Varianten und man kann eigentlich in vielen Bereichen gegenseitig einfach nur lernen, wenn man sich gegenseitig miteinander beschäftigt und das nicht so abtrennt voneinander. Wir haben den Sag-Ü-Labo am Mikrofon. Aber der ist nur einfach so da. Nee, der musste sich einfach erstmal umdrehen. Gerade ist ein Buzzword gefallen. Die Zeiten knapper Kassen. Jetzt ist es so, dass gerade OER in einigen Kreisen immer so ein bisschen auch in dem Anklang benutzt wird, eine Möglichkeit zu sein, halt innerhalb des Schulsystems halt durch Eigeninitiative eine Menge Geld einzusparen. Aber wenn ich der Diskussion jetzt hier so richtig gefolgt bin, wenn man den Weg wirklich konsequent geht, ist der Aspekt Finanzen einzusparen, noch, wenn ich das jetzt hier so richtig sehe, nicht valide, oder? Definitiv. Also unter Sparmaßnahmen OER einzuführen ist weder zielführend noch etwas, was wir uns wünschen würden, weil in dem Moment, wenn du es unter diesem Aspekt einführst, dann hättest du eben genau diese Monokultur, über die wir vorhin geredet haben. Du hast dann eben ein staatlich finanziertes Lehrbuch unter OER-Lizenz, dass dann eben, weil es eben keinen Etat mehr für irgendwas anderes gibt, de facto als Pflichtlehrbuch für sämtliche Schulen gilt. Also Sparmaßnahmen via OER ist nicht unbedingt was, was zu unseren Vorstellungen von Bildung passen würde. Ich glaube, das war... Ja, Simon, Entschuldige. Ich wollte ihm nur noch einen kleinen Punkt entgegenhalten. Also ich prinzipiell... glaube ich auch, dass das Ergebnis natürlich nicht sein sollte, dass noch weniger Geld in den Bildungsbereich investiert wird. Aber ich denke, dass Lernmaterialien ein ähnliches Potenzial bieten, von einer engagierten Gemeinschaft erstellt zu werden, wie Inhalte der Wikipedia. Wo ein Ersatz als Buch gibt es ja fast gar nicht mehr, quasi die Lexika. Es verfolgt natürlich andere Ziele, also es geht nicht unbedingt um die große Masse allen Wissens und die ständige Aktualität, sondern um andere Kriterien wie die einfache Sprache und die didaktischen Ideen der Vermittlung. Also es geht um andere Kompetenzen, die guten Inhalt ausmachen verglichen zu Wikipedia. Aber das Spannende ist ja, dass wir auf einer Lernplattform wie Serlo jetzt im Grunde 10 engagierte Leute brauchen, die Mathematik betreuen. Und dann haben wir in ein paar Jahren ein Angebot, das allen deutschsprachigen Schülern zur Verfügung steht. Also es braucht nicht viele Menschen und es braucht eigentlich nicht viel Geld, um so einen Inhalt zu machen. Krasseres Beispiel ist dann die Khan Academy, die auch erkannt haben, wir erstellen, also die haben nicht den Ansatz, Leute zu ermöglichen, die Inhalte zu erstellen, sondern haben eine eigene Fakultät, nennen sie das, wo die Inhalte erstellt werden. Und die haben auch den Ansatz, sie machen aufwendige Wettbewerbe um die besten Autoren von Lernvideos und Aufgaben. Und stellen die bei sich an, das ist dann eine kleine Gruppe von Leuten und erreichen damit Millionen von Schülern. Ich denke, dass insofern es schon auch eine Geldfrage ist. Also du kannst mit OER tatsächlich sehr effektiv das Angebot vergrößern an hochqualitativen Lehrmaterialien. Über OER-Lizenzen haben wir natürlich auch die Möglichkeit, Sachen, die eben gerade auch in sowieso öffentlichen Haushalten erstellt werden, allgemein nutzbar zu machen und eben auch für Remixes und so weiter und eben auch Remix im Sinne von für Unterrichtsmaterial geremixt zur Verfügung zu stellen. Aber OER als Sparmaßnahme zu promoten, also da wäre ich wirklich sehr, sehr zurückhaltend, weil die Gefahr eben tatsächlich ist, dass du dann Gelder aus dem Bildungsbereich rauskürzt mit dem Verweis, es gibt ja OER und dadurch Kürzungen im Bildungsbereich letztendlich durchsetzen kannst. Und da müssen wir, denke ich, wirklich sehr vorsichtig sein, wie argumentiert wird. Man kann es ja auch nur leicht umdrehen und sagen, mit dem gleichen Geld wäre an Qualität und Vielfalt viel mehr zu erreichen. Genau. Ja, wobei ich jetzt nicht glaube, dass gerade das letzte Argument, ich sag jetzt mal, in einer lokalen Bildungslandschaft, die sehr stark gerade vom Kostenaspekt und solchen Dingen wie dem sozialen oder dem infrastrukturellen Druck geprägt ist, wirklich so fängt. Worüber ich jetzt die ganze Zeit nachdenke, vielleicht könnt ihr mir da so ein bisschen aufs Pferd helfen, ist, wie man das Thema tatsächlich lokal so anbringt, dass die Player wirklich drauf anspringen und mit Begeisterung das ganze Thema weitertragen. Also ich glaube tatsächlich, lokal wird sehr viel über die Dynamik laufen. Also das heißt, was kann ich machen, welche neuen Lernerfahrungen, welche neuen Lernmöglichkeiten habe ich auch für die Schüler zu bieten und eben diese Nutzung von eben überregional angebotenen Sachen. Du darfst nicht vergessen, es wird gerade unglaublich viel Geld in OER-Projekte von Seiten der EU gesteckt. Der Bundestag hat gerade einen OER-Beschluss gemacht. Da gehen auch noch mal ein paar Millionen rein. Das heißt, da kommen eine ganze Menge Sachen vor Ort mit Finanzen. Halte ich für schwierig, also ehrlich. Das war ja auch der Tenor letztes Mal. Wir haben den Kodewitzer Mikrofon. Ja, ich wollte nochmal zwei Sachen kurz erwähnen. Also erstens mal, dass das Niveau allgemein angehoben Das ist ja eben, da stimme ich total zu, dass wenn es umsonst etwas gibt, dann muss das, wofür man Geld zahlt, ja teurer, besser sein. Ne? Also das ist wirklich das Tolle daran. Aber ich wollte jetzt nochmal was einwerfen. Es gab ein Experiment in einem relativ schlechten Viertel von New York, bei dem einfach aus dem kompletten Schulstoff so ein Rollenspiel, ein MMPOG gemacht worden ist. Und ich wollte ja mal fragen, wie diesen aus die Didaktik in die Hand von Programmierern zu geben, gibt es da irgendwie Ansätze in der Richtung bei uns? Das war ein hochgradig erfolgreiches Projekt gewesen. Kurze Nachfrage dazu, die Didaktik haben aber sicherlich nicht die Programmierer gemacht, sondern die haben mit Didaktikern zusammengesessen und haben das dann umgesetzt, oder? Naja, die Details bin ich jetzt auch nicht so genau informiert. Es gibt ja auch Programmierer, die über Didaktik ganz gut informiert sind. Hallo? Also wie gesagt, das ist natürlich ein Projekt, das kannst du als OER umsetzen, musst du aber nicht als OER umsetzen. Aber es hört sich super spannend an und wenn du einen Link hast und den ins Pad packen würdest, würde ich mir das furchtbar gern angucken. Ja, das mache ich gleich raus. Den Link wäre hilfreich. Supi, Contigo. Ja, Simon hat ja eben schon die Wikipedia angesprochen und das Prinzip, nachdem die Wikipedia erstellt wird. Was ja vielen nicht bekannt ist, ist, ich weiß nicht, ob das schon hier angesprochen wurde, weil ich später kam, aber die Wikipedia hat ja noch zwei Schwesterprojekte, die Wikiversity und Wikibooks, wobei Wikibooks ausdrücklich Lehrbücher herstellt. Und da funktioniert das Wikipedia-Prinzip, ich würde mal sagen, leider nur ein bisschen sehr zäh. Es ist also für die Länge der Zeit, die das Projekt schon existiert, sind nur sehr, sehr, sehr wenig Bücher und gute Bücher vor allen Dingen entstanden. Wie meinst du denn, oder was meint ihr denn, nach welchem Rezept diese freiwillige Geschichte à la Wikipedia noch ein bisschen besser organisiert werden könnte? Ja, also die Wikiversity, leider auch international, ist ein Projekt, das sich ja vor allem im Gegenpart zu den MOOCs, zu den Massive Open Online Courses, also Coursera, Udacity, edX sein soll, was leider nicht so zieht. Eine Antwort für mich darauf, woran das liegt, ist, hat auf jeden Fall mit dem Alter des Programms und mit der Usability zu tun. Immer weniger Leute sind bereit, sich auf den Wiki-Syntax einzulassen, sich auf die Oberfläche von Wikipedia einzulassen, sich auf die teilweise schwierigen Strukturen von lang gedienten Admins, die quasi Leute, die neue Editierungen machen, nur schwer zulassen, also sich auf diese Dinge einzulassen. Ich denke, dass die Antwort darin liegt tatsächlich ein bisschen in einem neuen Versuch. Wir sind auch mit Wikimedia im Gespräch, so eine Art Praxispartner für OER zu werden. Und da irgendwie mit einem frischen Ansatz, mit flachen Hierarchien, mit einer neuen Software, neuen Usability, haben wir jetzt auch ein Funding bekommen, können dann in den nächsten Jahren viel rein investieren in die Plattform. Ja, mit so auch eine Organisationskultur, wo es dann weniger um Wissen, sondern wirklich um Bildung geht, wo Leute drin sind, die sich vor allem gute didaktische Ideen haben und keine systematischen Informationsaufbereiter sind, wie das bei der Wikipedia gebraucht wird. Also ich setze da so ein bisschen auf den Startup-Flair quasi, mit dem wir da rangehen. Supi, Bernd. Ja, mir ist da gerade, wie es um Finanzierung gegangen sind, noch eine Frage gekommen. Ich weiß allerdings nicht, ob die vielleicht vorher schon behandelt wurde. Ich war ja nicht komplett da, ich muss telefonieren, egal. Jedenfalls bezüglich dem Geschäftsmodell. Früher war es ja so, dass der Verlag Bücher verkauft hat und davon hat er letztendlich gelebt und die ganze Sache finanziert. Und jetzt fängt es an, dass an immer mehr Stellen immer unterschiedlichere Medien aufpoppen. Wir haben ja schon Auswahl hier gehört, nicht nur im Internet, sondern auch alle möglichen anderen Formen, die es irgendwo als App oder als egal was für ein Medium gibt. Und eine Eigenschaft von dieser Sache ist ja, dass auch alles immer kleinteiliger wird, andererseits auch immer vernetzter. Das heißt, im Internet sind es diese berühmten Hyperlinks. Man setzt sich eigentlich aus Bausteinen Inhalte zusammen und das kratzt natürlich massiv an den Vergütungsmodellen und letztendlich muss Bildung ja finanziert werden, muss auch die Arbeit bezahlt werden und man wird garantiert so schnell nicht alles auf freiwilliger Basis, Open Source und sonst was machen können. Gibt es da schon so Ideen und vielleicht auch verlagsübergreifende Gedanken? denke da auch an die ganze Urheberrechtsproblematik und so weiter, wie sowas mal von vorne her vernünftig geregelt werden kann, sodass es eigentlich für beide Seiten eine Win-Win-Situation ist. Vielleicht an Dorothea direkt, sie stammt ja aus dem Verlagswesen direkt. Das waren jetzt sehr viele Gedanken hintereinander und ich weiß nicht genau, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Ging es jetzt eher um die Finanzierung durch die Länder oder ging es um die Investitionen seitens der Inhalteanbieter? Ja, eigentlich mehr auf Seiten der Inhalteanbieter, weil ein Teil vom Geschäftsmodell bricht weg. Andererseits werden Teile des Geschäftsmodells, denke ich, auch in Zukunft sehr, sehr wichtig sein. Allerdings eben nicht als Komplettleistung, sondern mehr als Puzzleteil in diesem gesamten Bildungsding innerhalb von einem Werk, das man jetzt für die Lehre benutzt in irgendeiner Jahrgangsstufe oder so. Es kann sein, dass es da irgendeinen Rahmen gibt und der tut halt dann verschiedenste Inhalte reinziehen, Teil von YouTube, Teil vielleicht von irgendwelchen Arbeitsmedien, die von ihrem Haus zur Verfügung gestellt wird, andere Teil vielleicht auch von freien Plattformen und so weiter. Wikipedia ist ja schon oft angesprochen worden. Jedenfalls letztendlich hat man ja da so ein gemixtes Dokument mit unterschiedlichen Rechteinhabern und so weiter. Und ob es da schon irgendwie zwischen den Verlagshäusern oder ich weiß auch nicht, wie es mit den Verbänden im Hintergrund ist, irgendwie so Modelle gibt, wie man das für beide Seiten positiv regeln kann, dass man nicht so reinschlittert, wie die Musikindustrie eigentlich reingeschlittert ist. Okay, danke nochmal für die Erläuterung. Jetzt habe ich es auch ein bisschen besser verstanden. Also es geht so ein bisschen um das Granularität und wie verändern sich Geschäftsmodelle, wenn immer kleinere Häppchen gefordert sind aufgrund Digitalisierung. Richtig? Ja, so kann man es zusammenfassen. Also ist jetzt mir nichts zu bekannt. Wir haben natürlich auch als Verlag selber, jetzt gar nicht unbedingt mit anderen Verlagen zusammen, aber als Verlag selber Überlegungen, wie wir Inhalt Zukunft anbieten können, wie wir diese Granularität wiedergeben wollen, wie wir bestimmte Module bauen und letztendlich dadurch, dass wir halt von den Lehrern diese Übersetzung machen auf ein Medium, haben wir natürlich auch da ganz viele Abhängigkeiten. Man lernt ja nicht im luftleeren Raum, sondern es gibt Progressionen in bestimmten Fächern. Also es gibt nur bei bestimmten Dingen eignen sich einfach diese Häppchen besser als bei anderen Dingen. Und ansonsten, was dieses Thema Geschäftsmodelle dazu angeht, kann ich jetzt noch keine Aussage treffen, die dir irgendwie, glaube ich, helfen würde. Ja, okay, danke auf jeden Fall. So, wir nähern uns jetzt diesen 2 Stunden. Ich habe in einer Diskussion neulich einen Ansatz gehabt, den ich gerne weiterverfolgen möchte und deswegen eine Abschlussfrage in die Runde geben. Für mich ist natürlich dieses Thema komplett neu und ich lerne in jeder Diskussion unendlich viel. Und da formt sich auch eine Sachkenntnis durch diese gegenseitige Beleuchtung verschiedener Aspekte. Ich würde jetzt gerne mal die Frage an die Fachleute geben. Was habt ihr denn mitgenommen aus dieser Diskussion? Wo ist euer Denkraum erweitert worden? Wo habt ihr was Neues erfahren und gesagt, boah, das nehme ich jetzt von heute mit? Das ist eine schwierige Frage. Aber vielleicht, um den Anfang zu machen, dass mir in der Diskussion nochmal klar geworden ist, wie viele unterschiedliche Diskurse, unterschiedliche Themen oft miteinander vermischt werden, aber wie die auch miteinander zusammenhängen. Ich glaube, das ist noch ein Punkt, wo man wirklich weiterdenken muss. Aber wir sind heute immer wieder auf andere Bereiche gekommen, haben beim Schulbuch angefangen, sind zu sehr grundsätzlichen Dingen gekommen. Und zum einen sind das unterschiedliche Themenfelder, aber die doch immer wieder irgendwo miteinander ganz stark verbunden sind. Freiwillige vor. Was habt ihr mitgenommen? Also mir ist in der Diskussion bewusst geworden, auf welch hohem Niveau und welcher Qualität Materialien erstellt werden, Menschen, Lehrer, Fachleute an diesen Materialien arbeiten. Wie sehr sich auch Kommunikation verändert hat, wie die Digitalisierung auch im Alltag weiter vorangeschritten ist. Das hat man in diesen Gesprächen und ganz klar mitbekommen. Und ich habe auf der anderen Seite dann aber Angst, weil ich sehe, wie der Realalltag bei uns in den Schulen aussieht und ja, wie Simon das auch gesagt hat, eben, dass wir den Anschluss einfach verpassen und die Angst ist eigentlich stärker geworden, was man aber auch wiederum umsetzen kann, der Motivation zu sagen, wir müssen dranbleiben, wir müssen an diesem Thema dranbleiben, wir können es nicht totschweigen nach dem Motto, na, ich kann das nicht oder das lässt sich nicht umsetzen, also lassen wir es links liegen. Wir können dieses Thema nicht umgehen, sondern wir müssen uns damit auseinandersetzen, das Lernen und Bildungsmaterialien in Zukunft anders aussehen. Wir müssen uns dem öffnen und wir müssen uns einfach hinsetzen, Laien, Fachleute und daran arbeiten und das nicht einfach die Hände in den Schoß legen. Für mich ist nochmal ein bisschen klarer geworden, dass es wirklich schwer ist, über Innovationen isoliert bei Lernmaterialien zu sprechen, weil man automatisch zu Fragen der Lernkultur, der Unterrichtsgestaltung kommt und weiterkommt zur Bildungspolitik, zu Fragen der Kontrolle, was vorgegeben ist, was gewünscht wird auf Länderebene. Genau, ja. Und dass ich mich freuen würde, mal das Geschichtswiki von Daniel kennenzulernen. Das finde ich ein ganz spannendes Projekt, so was ich bisher davon gehört habe. Steht im Pad, oder? Haben wir bestimmt verlinkt, bin ich ganz, ganz sicher. Ansonsten verlinkt es ja Daniel gleich. Habe ich da noch nicht gefunden, wäre super nett. Ja, gerne, freut mich. Ja, ich finde es auch total wichtig, dass wir häufiger solche Diskussionen aus verschiedenen Ecken haben und einfach auch innerhalb vom deutschsprachigen Bereich auch die Diskussionen viel stärker in die Tiefe bringen. Also oft werden diese Bildungsdiskussionen außerhalb von irgendwelchen Wahlkämpfen eigentlich ziemlich stiefmütterlich behandelt. Und es sind international so unglaublich viele Sachen im Moment in der Entwicklung. Wenn wir es nicht schaffen, auch hier so eine Dynamik reinzukriegen, stehen wir irgendwann da, wundern uns, wo kommt das alles plötzlich her? Und nee, wir sollten uns einfach nicht von anderen Playern total überfahren lassen. Also ich wollte mich im ersten Teil meiner Vorrednerin auf jeden Fall anschließen. Ich würde als Stichwort diese etwas mehr differenzierte Debatte mir wünschen. Das Thema OER wird, glaube ich, sehr stark vermischt. Ist ein sehr starkes Buzzword gerade. Und ich glaube, man müsste an ganz vielen Stellen auch nochmal ein bisschen detaillierter hingucken, was Chancen, Risiken, Pros und Cons sind und wo auch vielleicht unabhängig vom Thema OER eine interessante Bildungsdebatte zustande kommt. Ganz, ganz lieben Dank an ein wunderbares Podium. Man hat an mancher Pause, die gemacht wurde oder die gebraucht wurde zwischen zwei Wortbeiträgen, gemerkt, dass wir hier weit jenseits der vorbereiteten Standarddiskussionsbeiträge sind. Und das macht mich wieder einmal glücklich, hier mit euch auf dem Podium gewesen zu sein dürfen. Okay, ihr wisst, was ich meine. Ich finde es ganz, ganz toll. Bedanke mich bei allen, die sie hergeschafft haben, recht herzlich bei der Dorothea Mützel vom Cornelsen Verlag, beim Daniel Bernsen mit seinem freien Geschichtsbuch, beim Simon Köhl von Serlo und bei Kevi und Wilk von der AG Tellerrand, unserer länderübergreifenden Bildungs-AG. Ich bin ganz, ganz sicher, dieses Thema werden wir hier an dieser Stelle mit diesen und anderen Leuten nochmal in verschiedenen Aspekten in die Tiefe beleuchten und genau das wahrmachen, was Kay und Dorothea am Schluss gesagt haben. Bedanke mich bei den Zuhörern am Radio hier im Saal und bin ganz, ganz sicher, dass das einer der Top-Downloads im Krähennest wird. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Danke. Dankeschön, hat Spaß gemacht. Schönen Abend noch. Ja, auch nochmal danke ans Podium und natürlich an die Moderation.